Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 53 und wir nehmen heute am Sonntag, den 25. Oktober 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Na? Ja. Was macht die Corona-Zeit? Ja, die wird nicht besser, ne? Für uns alle. Ja, die Einschläge kommen irgendwie immer näher, habe ich so das Gefühl, ne? Es geht ja wirklich, also diese 19.000 neuen Erkrankungen, die ja Merkel so vor 10 Tagen oder so schon vorausgesehen hat, wo alle gelacht haben, das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Hört sich irgendwie ganz, ganz schlimm an. Ja, die hätten wir bald gerne. Ja. Aber wir werden natürlich versuchen, auch heute wieder eine schöne ESC-Folge zu machen über den Eurovision Song Contest. Sie wird nicht ganz ohne dieses Thema auskommen. Das stimmt, das ist allerdings richtig. Aber wir bemühen uns, ein bisschen gute Laune zu verbreiten, ne? Das ist ja unsere Kernkompetenz. Unbedingt, das werden wir tun. Ja, vielleicht nochmal für alle, die sich heute das erste Mal einschalten beim ESC Green Room. Sonja, was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Wir verbreiten gute Laune, habe ich doch gesagt. Nein, wir sprechen, wie der Name schon sagt, über den ESC. Und das in der Off-Season so einmal im Monat. Und wenn dann die heiße Phase näher rückt, dann natürlich auch häufiger. Und wir hatten den schönen Plan, das auch von vor Ort zu machen, beide zusammen. Das ging dieses Jahr nicht, weil es keinen vor Ort gab, aber die Pläne sind natürlich nur aufgeschoben. Ja, du hast gesagt, es ist Folge 53. Du hast das Ding mal vor vielen Jahren gestartet und mit Dennis angefangen und mich dann im letzten Jahr dazugeholt. Also alles sehr dynamisch und wir greifen natürlich sämtliche Meldungen auf, die wir so finden. Also neuerdings, was wir auch gleich machen werden, ist: Was machen ehemalige ESC-Künstler jetzt so? Was kommt da so für neue Musik? Aber natürlich auch, was gibt's für Neuigkeiten aus den Ländern? Wer hat seinen Künstler nominiert? Oder was ist mal wieder in Deutschland los? Das wird euch alles auch in dieser Folge erwarten, aber in so ziemlich jeder, würde ich sagen. Habe ich dein Baby da gut zusammengefasst? Naja, es ist ja auch unser Baby. Also insofern ist das halt, wir haben ja sogar auch schon vor ein paar Wochen, wie lange ist das hier? 3 Wochen, schon unser 4-Jähriges gefeiert. Damals habe ich das ja mit Dennis angefangen. Am 3. Oktober 2016 haben wir uns den Tag der Deutschen Einheit irgendwie ausgeguckt und haben damit eigentlich ganz rudimentär angefangen, ohne Nullnummer, sondern gleich in die Vollen gegangen. Und haben jetzt auch schon, ich glaube, 3, 4 Saisons auch vertreten. Und wie gesagt, Sonja ist seit letztem Sommer dabei und wir arbeiten tatsächlich ganz eisern daran, dass wir beide dann auch nächstes Jahr dann zum ESC nach Rotterdam fahren können. Unbedingt. Das werden wir dann und vielleicht eine nette Zusammenfassung, was so passiert ist in den Jahren, ist, glaube ich, unsere Jubiläumsfolge, in der wir auch nochmal den Dennis dazu geholt haben. Die können wir vielleicht nochmal empfehlen an der Stelle. Die Folge 50, genau. Da haben wir ihn, da haben wir dann ein sogenanntes Gipfeltreffen gemacht, wo wir uns zu dritt einmal zusammengesetzt haben und alles mal haben Revue passieren lassen, was hier in diesem Podcast alles so passiert ist. Könnt ihr alles nachhören. Wir haben auch eine eigene Seite, nämlich escgreenroom.de, alles in einem Satz oder in einem zusammengeschrieben. Und da findet ihr alles, was ihr über uns wissen müsst und auch ein paar Informationen über den Eurovision Song Contest. Ja, wir sind jetzt ungefähr 6 Wochen ist es jetzt her, dass wir das letzte Mal gesendet haben, eine Folge aufgenommen haben und da ist ja auch schon wieder eine ganze Menge passiert. Sonja, was hast du in den letzten 5 Wochen so gemacht, außerhalb dieses Podcasts? außerhalb dieses Podcasts natürlich gearbeitet wie so ein normaler Mensch. Und wenn wir aber über Podcasts reden, ich bin ja nicht nur hier zugange, sondern zum Beispiel auch bei Früff, Frauen reden über Fußball. Und da haben wir eine wunderschöne Folge aufgenommen und haben uns mal mit Fußballtrikots beschäftigt. Also ich bin ja auch eine, die sammelt diese Dinger, wobei sammeln, also ich kaufe mir gerne mal welche, jetzt nicht komplett wahllos, aber dann doch, habe doch schon einige. Bin da auf so rund 70 gekommen, als ich sie mal durchgezählt habe. Wow. Und ja, haben da über unsere eigenen Sammlungen geredet und welche Bedeutung haben Trikots in der Fußballwelt oder auch so als Lifestyle-Ding, als Werbeträger, wie auch immer. Und da haben wir uns mal zusammengeschaltet und ausführlich darüber gesprochen. Die Folge kann ich nur empfehlen. Hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Und ich kann dazu nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge auch zu hören. Das war sehr, sehr kurzweilig. Also ich habe das ja schon öfter mal gesagt, ich bin eigentlich so gut wie kein Fußballfan. Ich habe auch keine Ahnung von Fußball. Aber das höre ich mir immer wieder mal gerne an. Ich glaube, ich habe mir auch mal die eine Folge angehört, wo er über, ja, wie das so im Stadion irgendwie halt so alles so abläuft. Das hatte ich mir auch mal irgendwie angehört, fand ich auch großartig. Also Früff, Frauen reden über Fußball, der Podcast, der ja auch, dieses Jahr war das ja auch prämiert worden ist. Das war tatsächlich dieses Jahr auch, wenn es genau unfassbar lange anfühlte. Ja, man denkt immer so, oh ja, das muss ja auch schon 2 Jahre her sein, aber wir sind ja wirklich durch diese Corona-Phase da tatsächlich ein paar Tage wie ein anderes bevor Leben, alles dicht gemacht wurde, da haben wir den goldenen Blogger bekommen. Ja, genau, richtig. Ja, zu Recht, muss ich auch dazu sagen. Also insofern war das, wirklich ein, ist das ein schönes Projekt und ich höre es mir auch gerne an. Das ging irgendwie, die Folge ging auch, glaube ich, locker 2 Stunden. Ich habe es irgendwie super gerne, höre es auch tatsächlich immer, mache ja auch Homeoffice nach wie vor und habe dann auch immer mal so Phasen, wo ich dann einfach stumpf irgendwelche Dinge abarbeiten muss, dann kann ich super immer so Podcasts dabei hören. Und das hatte ich mir dann auch angehört. Und ja, hörte sich wirklich sehr schnell weg. Das war irgendwie. Aber ich war sehr erstaunt. Ist eigentlich ist ähnlich wie hier, dass wir mal dann so einmal im Monat und dann dafür aber auch länger aufnehmen. Ja, genau. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das hatte auch in meinen Ohren auch keine Länge. Das wollte ich auch damit sagen. Dass, was hatte dich erstaunt? Mich hat erstaunt die Anzahl deiner Trikots. Also ich glaube, du hattest sogar, hattest du nicht irgendwas von 75 sogar gesagt? Also aber das ist schon enorm. Also dann hast du ja irgendwie Trikots von der ganzen Bundesliga und verschiedenen Jahrgängen wahrscheinlich und so, ne? Ja, nee, so viel kommt es mir auch gar nicht vor, dadurch, dass ich ja wirklich schon ewig zum Fußball gehe und mir ab und zu da mal oder wenn ich irgendwo bin und finde einen Verein ganz gut, bei dem ich gerade Ground hoppe und da gibt es, was weiß ich, irgendwie so die Trikots, die ich schön finde, aus der letzten Saison im Angebot oder so, nehme ich mir eins mit, das kann man ja so tragen, das ist ja. Also bestimmt nicht von der ganzen Bundesliga. Aus der Bundesliga habe ich nicht viele. Aber es muss ja dann ein Verein sein, den man doch auch ein bisschen gut findet oder irgendein Spieler, den man ein bisschen gut findet oder so. Da kommt aber schon dann was zusammen auf jeden Fall. Und dann gewinnt man mal was in irgendeinem Tippspiel, in irgendeiner Wette mit jemandem und so. Doch, das. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich eher der Freak bin. Also, das hast du dann auch gehört. Die Kolleginnen hatten ja deutlich weniger. Ja, na, das ist doch schön. Super. Ganz groß. Und also, du hast tatsächlich in einem deiner Gastauftritte über uns ein bisschen was erzählt, ne? Ja, genau. Ich war bei Metacast zu Gast, sozusagen in einer, ja, soll man sagen, Unterformat, sozusagen unter 4 Augen. Metacast muss man ein bisschen erklären. Das ist ein Podcast, den Martin, Jan und Phil machen. Und die machen das auch remote, müssen sie sogar tun, weil der Jan seit letztem Jahr auch nach Kanada ausgewandert ist und dann von dort aus zugeschaltet wird. Und die drei haben das, das war erst es ist jetzt auch noch ein Podcast, aber sie haben das sozusagen auch als Streaming ins Internet mit verlegt, sodass man sie jeden zweiten Donnerstag abends ab 21 Uhr auch auf YouTube auch sehen kann, wenn sie sich über Gaming, über Technik und so weiter und so fort da irgendwie unterhalten. Und die drei machen das wirklich sehr, sehr kurzweilig und es macht wirklich Spaß, den dreien auch zuzusehen und zuzuhören. Auch die Ja, so ich sag mal, dass das Grafische, diese Schwarz-Weiß-Optik, die sie dann bei dem Streaming dann haben, das sieht ganz toll aus. Und Martin hat mal vor längerer Zeit so ein Interviewformat angefangen. Unter anderem war da auch schon Martin Rützler zu Gast vom Sendegarten. Und dann hat er eine ganze Zeit lang das gar nicht mehr weitergeführt. Und ich sitze neulich auf dem Sofa. Und dann schreibt er mich an und sagt, hallo, wie geht's? Also wir schreiben uns öfter mal per WhatsApp, aber es war dann irgendwie so ein bisschen, okay, was, ja, geht gut, super, und bei dir Angst. Und so, ne? Und dann sagte er so, ja, hättest du nicht Lust, irgendwie bei Unter vier Augen mal dabei zu sein und dass wir mal miteinander irgendwie quatschen können? Und da habe ich ihn so ein bisschen, glaube ich, erstaunt, indem ich so gesagt habe, so, ja, aber heute nicht mehr. Es war so irgendwie 8:50 oder so, weil ich jetzt dann tatsächlich auch schon so runtergefahren war und auf dem Sofa saß und so. Und dann, ja, aber wir können, wenn du magst, gerne morgen oder in den nächsten Tagen aufnehmen. Und wir haben tatsächlich dann am Folgetag abends die Folge dann zusammen aufgenommen. Und Martin hat mich tatsächlich so ein bisschen ausgefragt über unseren Podcast, wie wir das auch hier so produzieren und so weiter. Aber er hat das wirklich sehr gut auch gegraben, dass ich ihm auch erzählt habe, dass diese Podcast-Leidenschaft von mir auch schon daher rührt, dass ich früher als Kind schon, sobald ich einen Kassettenrekorder zu Hause hatte, da irgendwelchen Quatsch aufgenommen habe, auch teilweise mit Schulfreunden zusammen und so weiter. Und also er hat da schon tatsächlich so gegraben, dass ich da plötzlich irgendwie dann so, ja, aus meiner Kindheit und Jugend dann irgendwie auch was erzählt habe. Und es war wirklich aber die 2 Stunden, die wir das aufgenommen haben, gingen auch tatsächlich wie im Fluge. Und das war wirklich ganz großartig. Also Metacast 162. Neben der Friff-Folge von Sonja tun wir das natürlich vom Metacast auch noch mit in die Shownotes und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch das nochmal nachhören. Das war, wie gesagt, sehr, sehr gut und den Metacast kann ich euch auch ans Herz legen. Ist einer meiner Lieblingspodcasts, die ich so in meinem Podcatcher habe, aber eben den ich dann sozusagen fast wie eine Fernsehsendung auch konsumiere, weil das irgendwie so super ist. Man kann dann auch per Chat sozusagen da auch Sachen reinwerfen und so. Und ich bin da auch immer ein ständiger Gast sozusagen im Chat. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, man muss nur lang genug bei Podcasts zuhören und kommentieren, dann ist man irgendwann dabei. Das wäre ja auch meine Taktik hier. Ja. Das ist bestimmt so. Das ist bestimmt so. Nee, hat Spaß gemacht, das zu hören. Ich habe es mir natürlich auch durchgehört und einiges Interessantes erfahren, was ich noch nicht wusste. Schon sagte es, er hat ja einiges aus dir rausgekitzelt. Und an mich war ja noch mal die unterschwellige Warnung, dass man nicht immer weiß, wann ich ironisch bin und wann nicht. Habe ich mir auch noch mal hinter die Ohren geschrieben jetzt. Na, das ist aber, glaube ich, eher dieses Ding, das passiert mir immer, wenn ich unsere Postproduktion mache, dass ich so denke, oh scheiße, das hast du jetzt wieder nicht gemerkt, dass sie sich da gerade wieder hochgenommen hat. Und ich werde mal etwas aufmerksamer sein, so würde ich das dann ausdrücken. Das ist halt auch fies, wenn man sich nicht sieht, ist das wirklich auch scheiße. Das geht mir ja bei Leuten dann auch so. Ja. Wenn du dir gegenüber sitzt, kannst du das viel besser irgendwie auch während so einer Aufnahme mal irgendwie mit Blicken dann regeln, weiß Bescheid, wie der andere gerade drauf ist, aber wir sehen uns ja nicht. Nee, das stimmt. Also ist ja auch kein Geheimnis, wir haben ja, hast ja auch erzählt, in welcher Technik wir das so alles hier machen. Wir sehen uns ja nicht, deswegen, ich versuche aufzupassen. Ja, oder ich. Je nachdem, wer da gerade aufpassen muss. Insofern. Oder die Hörer. Ja, oder die Hörer. Ja, und ansonsten ist bei mir halt auch seit Mitte März Homeoffice angesagt. Und ich persönlich bin da auch im Moment ganz froh drüber, weil, wie gesagt, die Corona-Zahlen, die steigen ja gerade wieder. Und halte möglichst wenig Kontakte, obwohl ich natürlich auch irgendwie immer mal einkaufen gehe oder auch mal in Hamburg dann mal einen kleinen Bummel mache, wobei das ist ja mit Masken ja auch nicht mehr so unbedingt sehr vergnüglich und gucken wir mal, wie das alles so weitergeht. Aber das ist ja das Schöne, wir haben schon sozusagen den Weg geebnet, schon vor 4 Jahren, dass dieser Podcast auch Corona-konform ist. Also wir halten den höchstmöglichen Abstand zueinander, sodass wir uns auch gar nicht erst großartig anstecken so, können. Hamburg-Wiesbaden ist der größtmögliche Abstand. Ja, genau. Ja, doch. Ja, also insofern, da ist. Was soll der Metacaster sagen? Da waren wir schon, genau, da waren wir schon lange unserer Zeit voraus, ja. Und die beim Metacast, die haben das jetzt sogar noch dann in Perfektion und sind ja noch weiter voneinander entfernt. Also, ja, ich glaube, Phil wohnt in Hamburg, Martin wohnt hier sogar tatsächlich bei mir in der Nähe und der Jan wohnt da seit letztem Jahr in ich glaube, in der Nähe von Toronto oder irgendwie in Kanada. Das, ja, der podcastet dann irgendwie, ich glaube, so nachmittags um zwei oder so, glaube ich, dann für zwei Stunden und so wie wir gerade. So wie wir gerade, genau. Das ist halt dann. Ja, aber es passt super und die drei sind auch wirklich so gut aufeinander abgestimmt. Das ist wirklich ganz nett. Ja, dann ein kleiner Rückblick auf das, was so passiert ist. Wir haben auch tatsächlich, das finde ich übrigens immer ganz, ganz großartig, dass wir immer mehr Reaktionen auch auf unsere Podcast-Folgen bekommen. Da nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich muss einen kleinen Hinweis geben in eigener Sache. Wir haben im Moment gerade ein kleines technisches Problem auf unserer Website. Die Kommentare können nicht ausgespielt werden. Wir haben zwar die Funktion so, dass wenn uns einer einen Kommentar schreibt, dass wir den erstmal freischalten müssen, weil es kommt natürlich auch immer mal ziemlich viel Quatsch und Spam und so weiter auch bei uns an von irgendwelchen Bots. Aber wenn die Leute ganz normal schreiben, selbst wenn sie sagen, oh, die Folge fand ich irgendwie ganz doof, würden wir das trotzdem freischalten. Das geht im Moment nicht, weil scheinbar irgendeine Plugin-Konstellation bei WordPress das unterbindet. Es wird also nur angezeigt, es gibt 2, 3, 4 Kommentare auf dieser Seite, aber sie werden nicht dargestellt. Das versuche ich jetzt mal in den nächsten Wochen wieder glatt zu ziehen, weil ich weiß schon, woran es ungefähr liegt, aber dazu muss ich an anderer Stelle noch was anderes machen, damit das dann wieder alles sauber läuft. Also nicht wundern, denn zum Beispiel der liebe Rico hat uns wieder geschrieben. Wir haben deinen Kommentar selbstverständlich bekommen und den werden wir dann zumindest auf diesem Wege hier vorlesen, denn er bedankt sich erst nochmal für die neue Folge nach der, er schreibt, langen Sommerpause, die gar nicht so lang war, aber wir haben eben halt den August mal ausgelassen und haben dann erst im September wieder angefangen. Und er schreibt unter anderem, wir haben ja von diesem Tim Bensko-Konzert gesprochen, was die Uni Halle sozusagen begleitet hat und eine Studie angeführt hat, wo ein bisschen gecheckt wurde, wie verhalten sich denn so Besucher auf einem Konzert und so. Und da schreibt er war sogar tatsächlich als Zuschauer daran beteiligt und er ist jetzt mal darauf gespannt, wie eigentlich das Ergebnis aus dieser Studie zu Ende gegangen ist. Wenn du das weißt, dann sag uns das gerne mal, dann würden wir das auch tatsächlich hier. Ich habe auch noch nichts gehört, würde mich auch interessieren. Nein, dann, wobei, wahrscheinlich ist es für die nächsten Monate erstmal nicht so interessant. Aber für danach auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, dass sie das wahrscheinlich auch so ein bisschen in Richtung so für Folgeveranstaltungen und auf was muss man achten, muss man da bestimmte Wege einhalten oder so beim Reinkommen oder Ausfluss der Zuschauer. Je nachdem, also wenn du da was weißt, lass uns das gerne zukommen. Das würden wir gerne mal hier im Podcast dann auch behandeln. Und er schreibt nochmal, er ist sehr gespannt darauf, wie unsere Meinung zu den veröffentlichten Szenarien zum ESC 2020, wie wir dazu stehen. Das werden wir tatsächlich nachher auch nochmal machen. 2021 hoffentlich. Achso, ja, 2021, habe ich jetzt 2020 gesagt, ja, okay. Ja. 2021 und da werden wir nachher uns da auch nochmal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Dann nochmal vielen Dank an Patrick, der bei Twitter unter Quatschel zu erreichen ist. Grüße gehen raus. Ja. Er schreibt auch nochmal vielen Dank für die neue Folge und vor allen Dingen, dass Sonja diesen tollen Ausschnitt von Erik Mjörnes ausgegraben hat, der ja die Originalstimme der Figur Alexander Lemtov in dem Film The Story of Fire Saga ist. Das ist wirklich ein sehenswerter Beitrag, den du ja da ausgegraben hattest. Liebe ich auch immer noch sehr. Ja, man kann den auch immer wieder gucken. Also wir haben in der 52, unter den Shownotes haben wir auch den YouTube-Link nochmal, könnt ihr euch da auch nochmal anschauen, auf escgreenroom.de und das ist ganz, ganz großartig. Also guckt das mal rein. Und ich war ein kleines bisschen enttäuscht, das wollte ich noch sagen. Da springt jetzt so leicht der Ironiedetektor an, aber wollte ich trotzdem mal sagen, es ist ja eigentlich bei YouTube immer so, dass Leute da so drunter schreiben, so, was weiß ich, Serie XY brought me here oder so. Es hat niemand unter diesen Auftritt geschrieben, ich bin hier wegen ESC Green Room. Das ja. Weiß nicht, ob man das so durchgehen lassen kann, liebe Community. Ja, das ist, also dann das gehört da eigentlich hin. Das finde ich auch. Also strengt euch mal an. Ja. Ja, stimmt, hast recht. Ja, aber das haben übrigens auch noch viele andere auch noch geschrieben, also dass sie das irgendwie, oh ja, super, irgendwie, wo hast du das denn hier und so, also das war schon. Ja, das verrate ich nicht. Ja, ja, genau, das, du gibst deine Quellen nicht preis, ne? Gut, die Quelle ist YouTube, aber da muss man ja dann irgendwie drauf stoßen, ja. Ja, ja, genau. Dann hat uns Sylviana Dirndl zum Podcast-Tag, der am 30. September war, uns sozusagen hochleben lassen in Zusammenhang mit ESC-Schnack, dem Dieselnomaden 2CT und Christian Drosten, wobei sie da wahrscheinlich auch eher das Corona-Update irgendwie halt meint, auch ein Podcast, den man unbedingt immer wieder hören kann. Vielen Dank, die Grüße gehen nach Wien und vielen Dank, dass du uns auch weiterhin hörst. Das sehe ich ja auch immer, dass du unsere Sachen auch sehr, sehr fleißig favest und so weiter. Und vielen Dank für deinen Hinweis sozusagen in deiner Timeline. Danke. Einmal zusammen mit Christian Drosten erwähnt. Oh. Ja, genau, in einer Reihe. Und vor allen Dingen eher am Ende. Also ich glaube, dass die Reihenfolge, da könnte man sich wahrscheinlich noch mal was überlegen. Aber wir featuren ihn, damit er auch ein bisschen größer. Aber er ist ja jetzt auch nur noch alle 2 Wochen. Also er hat ja auch nachgelassen. Ne? Künstliche Verknappung. Ja, genau. Der weiß, wie man es macht. Genau. Ja, und dann haben wir noch bei Instagram auch noch ganz nett irgendwie von der oder dem Hackerbooks schon was gegen die Entzugserscheinungen getan und heute Morgen Podcast gehört. Und was ich ganz nett fand, den Hinweis, Sonja muss bitte auf Lebenszeit verpflichtet werden. Und wehe, hier hat jemand was gegen Sarkasmus und Ironie. Das sind, die sind für mich das Salz in der Suppe. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und ich liebe diese Doppeldeutigkeit. Ja. Sonja muss auf Lebenszeit verpflichtet werden und wehe, hier hat jemand was gegen Ironie. Ja, genau. Heißt das, ich soll sofort gehen? Ja. Nein, nein. Nee, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr schöne Regenbogenherzen. Mhm. Die haben mir auch sehr gefallen in den Kommentaren. Ja, also das kann ich nur sagen. Also wir sind ja gerade in den Vertragsverhandlungen und das macht mein Manager, ich hab da keine Ahnung. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir irgendwie hin mit der Lebenszeit. Also das ist schon irgendwie. Aber das ist dann so wie bei ich habe jetzt gestern Abend gerade noch eine Reportage gesehen über das dänische Königshaus. Irgendwie, da ist es ja verpönt, abzudanken. Also das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Man muss dann bis zum bitteren Ende dann diesen Podcast machen. Ne? Das heißt das Lebenszeit haben Sie vom Papst auch immer gesagt. Ne, das ist schon irgendwie dann gesetzt. Also insofern. Ja, vielen Dank jedenfalls für eure tollen Kommentare. Ganz, ganz groß. Und ja, und natürlich möchte ich mich auf dem Wege auch bei den beiden Herren von Merci Cherie natürlich auch bedanken. Und bei den Damen und Herren vom ESC-Schnack, die uns natürlich auch immer hier mal, hier und da auch mal erwähnen, weil wir irgendwas gemacht haben, was sie auch nennenswert finden und so weiter. Ganz, ganz groß. Also die Community lebt. Also das. Beste Leute, viele Grüße. Viele Grüße nach Kiel und nach Wien. Du hast Musik mitgebracht, Sonja. Ja, meine Kategorie kommt. Ich freue mich. Neue Musik aus dem ESC-Land von alten ESC-Künstlern Und es ist klar, womit wir anfangen. Ich meine, das hat sich eigentlich von selber aufgestellt. Serhat hat eine spanische Version von Se Na Na Na aufgenommen, die nicht ganz überraschend Die Na Na Na heißt. ist halt einfach natürlich die gleiche Melodie, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und der ganze Kram nochmal auf Spanisch. Ich spreche jetzt kein Spanisch, deswegen kann ich keine einzelnen Worte, wie sie verändert wurden, irgendwie beurteilen. Aber wir wissen ja von der deutschen Version, die war ein kleines bisschen anders. Mit ein bisschen anderer Erzählung, aber natürlich der gleichen guten Laune, die sie verbreitet hat. Und das macht die spanische natürlich auch. Sehr schön ist das Video, in dem er so ein bisschen als Comicfigur durch die Gegend läuft und, glaube ich, auch irgendwie so am Strand rumrennt und so. Am Ende einen ganz fiesen Spagat macht. Da haben mir Sachen wehgetan, die können mir gar nicht wehtun, als ich das gesehen habe. Also als diese Comicfigur zu diesem Spagat ansetzte. Aber sehr unterhaltsam, sehr witzig, das wird verlinkt. Und Serhat ist sowieso der Allerbeste. Er hatte gestern Geburtstag und hat natürlich gepostet, Happy Birthday to me. Ich liebe es. Das darf echt nur er. Das ist so fantastisch und ich freue mich. Ich hoffe, ich bin immer noch in seinem Verteiler drin und kriege zu Weihnachten wieder eine Karte, auf der er selbst drauf ist. Also so eine Online-Großkarte. Ich liebe das einfach. Das ist einfach so ein guter Typ. Hast du es gehört? Findest du es auch gut? Ich liebe ja diese Tradition auch. Das muss wieder aufleben. Endlich mal diese, dass jeder seinen ESC-Hit auch in anderen Sprachen aufnimmt. Das ist ja von früher noch so. Ja. Er macht das weiter. Es ist toll. Ja, das stimmt. Da ist er im Moment allein auf weiter Flur. Also das hat er tatsächlich. Man könnte jetzt sagen, er drückt die Zitrone bis zum Schluss irgendwie halt aus. Aber warum auch nicht? Also er ist ja in der ESC-Community auch sehr beliebt und die hat ihn letztendlich ja, glaube ich, auch ins Finale dann auch gehievt, weil ich sag mal, an seiner Stimme kann es eigentlich nicht liegen, aber es ist halt das Gesamtkonzept und ist halt ein super netter Typ. Irving Wolter hat ihn ja auch schon mal in seiner Dr. Eurovision Show ja auch schon mal interviewt und super nett. Du hast ihn ja auch schon mal im Interview gehabt. Ja, ich war bei ihm im Studio. Ja, und ich hier bei Eurovision in Konzert hattest du ihn doch auch interviewt. Ja, das war noch davor. Das war halt ganz kurz mal mit Video. Mhm. Ja, aber danach nochmal, nach seinem Auftritt ja nochmal ausführlich, weil er in Frankfurt halt auch seine Musik aufnimmt. Ja, ja. Und da habe ich ihn mal besucht und länger mit ihm gesprochen. So, das war alles sehr nett. Ja, also wie gesagt, ich höre es auch immer wieder gern. Say Na Na oder Die Na Na Na heißt es ja da. Du hattest mir das erste Mal ja geschickt, da hatte ich es irgendwie nur auf meinem Handy gesehen und da ist so eine blonde Sängerin, wo ich erst dachte, ist das jetzt die, nicht Laurita, wie hieß denn die andere von den Sisters? Aber ich glaube, sie ist es nicht, ne? Also die sieht nur so ähnlich aus wie die, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Carlotta. Wie die Carlotta, genau. Aber das wird sie sicherlich nicht sein und es ist, wenn wir einen normalen Sommer gehabt hätten, wäre das vielleicht auch der Sommerhit 2020. Na, ein bisschen spät veröffentlicht. Ja, genau. Also ich denke mal, wahrscheinlich ist das so ein bisschen, wollte er das vielleicht auch zum Sommer hin irgendwie machen, aber weil das wahrscheinlich nicht so gut ging und vielfach man nicht reisen konnte und so, hat er das vielleicht irgendwie erstmal zurückgehalten. Aber es ist immer schön. Ich will das bitte in jeder Sprache der Welt. Ja, also er hat ja noch einige Sprachen vor sich, ne? Also insofern ist das ja irgendwie vielleicht demnächst auf Isländisch oder so. Mal gucken, das wäre ja vielleicht auch noch witzig. Wie geil wäre das bitte, ey. Oh Mann, jetzt habe ich da Lust drauf, verdammt. Ja, wir warten mal ab. Vielleicht kommt ja bald ein ganzes Album nur mit Se Na Na Na in verschiedenen Sprachen. Das ist ja, das wäre ja auch noch. Oh, so eine riesen LP mit irgendwie so 40 Tracks einfach in 40 Sprachen. Oder so beim Teleshop immer so mit so Boxen oder so, ne? Jetzt die Serhat-Box. Ah, geil. 180 Sprachen. Wenn du irgendwie so nachts heimkommst oder aktuell nachts sowieso daheim bist und du schaltest so planlos durch den Fernseher und bleibst an so einem Teleshopping hängen und denkst so, eigentlich haben die Flippers ja geile Musik gemacht. Ja, und hörst ja irgendwie so ein, obwohl das ist ja nicht Teleshopping, das ist ja, wie heißt das? Es sind diese Infomercials oder so. Das ist ja kein echtes Teleshopping, diese Werbung, die da durchlaufen. Du guckst jetzt eine halbe Stunde an und denkst so, irgendwie geht diese Werbung ja gar nicht weiter. Und dann kommt noch mal so ein Teil aus Die rote Sonne von Barbados und denkst so, oh geil. Ja, aber die zwei so Amigos. So stelle ich mir das vor. Die zwei Amigos waren ja auch mal Teleshopping irgendwie. Ja. Da hatte doch mal der Kalkova auch mal so ein Ding irgendwie. Und da haben sie auch in so einer Box irgendwie ihre größten Hits und so. Und daraufhin sind sie ja eigentlich groß geworden. Und und sowas kann sehr hart natürlich auch super gut, ne? Also, wir sind mal gespannt. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da kommt noch ganz viel. Ah, unbedingt. Bitte, bitte, bitte. So, wie kriege ich jetzt die Kurve zum nächsten Act? Keine Ahnung. War das gleiche Jahr? Dasselbe Jahr. Mhm. Luca Henny hat ein neues Album gemacht. Und zwar komplett auf Deutsch. Das heißt, 110 Karat kam jetzt Anfang Oktober raus. Und für mich klingt so ein bisschen auch so schlagermäßig dadurch, dass es deutsch ist. Also natürlich ist es hauptsächlich noch Pop, er macht ja da so, ja gut, ich meine, er ist halt immer noch der Deutschland sucht den Superstar-Sieger, der halt dann so diese Art von Pop auch macht. Und das ist ja auch okay, das kann ich mir anhören. Das höre ich mir jetzt nicht ständig an, also ich muss jetzt die CD nicht immer wieder anmachen. Bis einmal durchgehört, fand's nett. Wie gesagt, so diese Schlager-Elemente sind schon auch drin. Die kommen ja auch nicht von ungefähr, er ist ja auch schon bei Helene Fischer aufgetreten und so. Von daher, ja, okay. Und dann hat er aber doch noch mal 4 englische Tracks draufgeschmuggelt als Bonus, weil er die irgendwie als Singles noch hatte. Und darunter ist zum Beispiel auch She Got Me, also sein ESC-Song, mit dem er Vierter geworden ist, Tel Aviv. Mhm. Und ich hatte auch die Chance, ein Mail-Interview mit ihm zu machen. Mit jetzt nicht so langen Antworten, aber immerhin, das ist ja, selbst kurze Antworten kommt ja auch ein bisschen was raus. Und da habe ich ihn auch noch mal gefragt, wie er so rückblickend den ESC für sich einfach einordnet, seinen Auftritt da. Und weil er mir halt auch, den habe ich zum Beispiel auch in Amsterdam getroffen, also beim Event vor dem ESC. Und da hat er mir gesagt, er will einfach, wenn dieser Auftritt rum ist, will er da drauf gucken und sagen können, jawohl, da habe ich gut abgeliefert, damit bin ich zufrieden. Und auch da habe ich ihn gefragt, wie er denn jetzt drauf zurückblickt, ob er sagen kann, er ist zufrieden. Und kann ich jetzt einfach mal vorlesen, was war ja auch seine per Mail geschickte Antwort dann zum ESC. Das war definitiv meine größte Reise bisher. Es hat mir insbesondere geholfen, auch außerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz bekannt zu sein und ich habe viele Konzerte in neuen Ländern spielen dürfen. Aber besonders hat es mir geholfen, mich noch mehr als Musiker zu etablieren, was mich sehr freut. Ich bin super happy mit dem Auftritt und bin mega froh, dass ich dabei sein durfte. Also das ist mal jemand, der gut abgeschnitten hat, dem das auch, also das hat man ja schon von Anfang an gemerkt, dem wird das helfen, da diese große Bühne, er hat diese große Bühne ja auch super genutzt. Und er hat sich dadurch ja noch weiter etabliert, er hat sich dann Namen gemacht, noch auch in ganz Europa mal bekannt zu sein und nicht eben nur als Deutschland sucht den Superstar und Schweizer, also das so in dem deutschsprachigen Gebiet. Ich glaube, der hat das super für sich genutzt und macht da jetzt einfach weiter und blickt da gut drauf zurück und ja, auch das gibt's. Also es ist nicht immer nur so, wie man in Deutschland sagt, wen man da hinschickt, den verbrennt man und so. Das ist mal ein gutes Gegenbeispiel, auch wenn es jetzt für die Schweiz war, aber so generell, finde ich. Ja, unbedingt. Also das denke ich auch. Das hat ihm wirklich super, super geholfen. Und ich habe es mir tatsächlich auch mal angehört. Das ist man kann das gut weghören. Also Schlager habe ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist sehr wie soll ich sagen, sehr junge Musik auch. Also so wie das, glaube ich, heute auch so üblich ist. Aber ist jetzt kein Scheiß oder so. Also wenn ich Schlager sage, meine ich jetzt auch nicht diesen 70er-Jahre-Schlager, ja, sondern eher so das, was jetzt so neuerdings als Schlager moderner Schlager, ja. Genau, da ist ja auch immer so der Punkt zwischen Pop und Schlager, wenn es auf Deutsch ist, ist es eigentlich so ein eher schmaler Grad, was jetzt auch ist ja erstmal nicht schlimm, aber daher kam diese Assoziation bei mir, das klingt jetzt nicht wie, weiß ich nicht, Siv Malmkvist oder so. Ja, und er scheinbar experimentiert er da ja so ein bisschen auch mit englischsprachigen und eben halt auch deutschen und englischsprachigen. Das ist ja irgendwie auch ganz schön, vielleicht kommt dann das nächste Album dann wieder komplett auf Englisch, also insofern, dass man da auch immer mal so ein bisschen hin und her reist. Das ist ja für so einen Künstler auch nicht schlecht. Also finde ich irgendwie ganz gut. Ja, das Interview, das verlinken wir auch nochmal auf escgreenroom.de. Das Interview, was Sonja mit Luca Henny da geführt hat. Und wirklich sehr, sehr schön. Also insofern, es tut sich immer noch was im ESC-Land. Da gibt es immer noch schöne und tolle Musik. Das ja, auf jeden wir Fall. Wir bleiben dran. Wir haben sie alle im Auge. Ja, wir haben sie alle im Auge. Ja, wir haben noch eine. Machen es nicht auf Vollständigkeit natürlich. Also hauen jetzt nicht jedes Single irgendwie raus, aber alles, was irgendwie mir bemerkenswert scheint, das schicke ich erstmal dir und dann kommt es häufiger auch in die Sendung hier mit rein. Das wird auch weiterhin so bleiben. Wir haben noch auf unserer Seite escgreenroom.de auch nochmal eine Playlist ESC Aftershow. Da haben wir sozusagen ESC-Teilnehmer, also die müssen richtig beim ESC auch teilgenommen haben. Und die aktuellen Singles oder so, die setzen wir da auch immer mal so drauf. Das ist eigentlich auch eine schöne Mischung aus Künstlern aus ganz Europa und da sind auch sehr viele schöne Sachen dabei. Könnt ihr uns ja mal folgen und dann habt ihr immer die aktuellen Singles sozusagen auch bei euch auf dem Handy oder wo auch immer dann ihr dann die Musik auch hört. Ja, sehr schön. Ja. Das war meine Lieblingskategorie. Ja, genau. Jetzt kommt deine. Jetzt kommt meine. Wir bleiben sozusagen auch bei der Musik. Es geht um den Junior ESC, also die Kinderversion des ESC. Eine Veranstaltung, Irony On, die Sonja auch sehr gerne verfolgt. wir haben uns letztes Mal schon ein bisschen drüber unterhalten und haben uns da ja so ein bisschen drüber ausgelassen. Mensch, es gibt ja gar kein offizielles Video. Doch, es gibt jetzt eins, aber alles von vorne. Deutschland debütiert ja in diesem Jahr beim Junior ESC und schickt jetzt die 13-jährige Susanne aus Berlin, die man unter anderem von The Voice Kids kennt. Und der Song heißt Stronger With You, ist von dem jungen Komponisten Levent Geiger komponiert worden. Den sieht man auch in dem offiziellen Video. Ist ganz nett gemacht. Vielleicht ein so ein Ding, ich gehöre ja auch immer zu den Leuten, die sich so belustigend darüber auslassen, wenn Frankreich mal wieder offizielles Video macht und schon wieder Eiffelturm. Und in unserem deutschen Video sieht man jetzt natürlich auch das Brandenburger Tor, so damit man auch sieht, ja, ist deutsch und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz nett gemacht, weil Susanne eigentlich auch eine ganz nette Ausstrahlung hat. Sie hat für ihre 13 Jahren auch schon eigentlich sehr viel oder einige Erfahrungen gemacht, weil sie in Osteuropa auch schon an ganz vielen Festivals irgendwie auch teilgenommen hat. Und diese Teilnahme Deutschlands wird ja in Zusammenarbeit mit dem NDR, dem Kinderkanal und dem ZDF praktisch durchgeführt. Und und da sieht man irgendwie halt tatsächlich auch, dass das auch ganz gut läuft, denn es gab jetzt eine weitere, nannte sich Kika Live oder nennt sich so, am 13. Oktober, da gab es so eine 10-minütige Doku, wo man sehen konnte, wie es jetzt mit Susanne weitergeht. Da ging es um den Videodreh, aber es ging auch darum, wie sie dann bei einer Vocal Coach war, die ihr so ein paar Tipps gegeben hat, wie sie den Song irgendwie noch besser singen kann und so weiter. Und das war ganz interessant, weil auch so der geneigte ESC-Fan oder Junior-ESC-Fan, wenn man es jetzt spezieller sagt, kann das so ein bisschen weiterverfolgen, wie geht es jetzt eigentlich in Deutschland irgendwie weiter. Und das wird, glaube ich, noch ganz, ganz interessant. Zum Junior-ESC und über das Stattfinden. Ich persönlich bin mal gespannt, ob es tatsächlich überhaupt stattfinden kann, weil auch in Polen ja die Corona-Zahlen gerade etwas wieder in die Höhe steigen. Aber man hat schon vor einigen Wochen auch schon Vorsorge getragen, denn der ESC, der Junior-ESC wird natürlich nicht wie im letzten Jahr und in den folgenden Jahren auch mit ganz viel Publikum in einer Halle stattfinden und so weiter. Das wird also ganz, ganz klein gehalten. Es werden nur die Hosts, also die Moderatoren, die jetzt auch bekannt gegeben wurden, Malgorzata Zata Tomaszewska, Rafael Borowski und Ida Nowskowska Herdon, wenn ich jetzt die Namen einigermaßen ausgesprochen habe, bin ich sehr froh. Und die drei Moderatoren oder Hosts und die Intervall-Acts werden dann live in Warschau eingespielt. Und die Sender schicken in der Konserve sozusagen ihre Beiträge. Die Delegationen selber werden nicht vor Ort sein, weil man das eben so klein wie möglich dazu halten möchte. Und es gibt mittlerweile von den Vivi-Blogs einen Artikel darüber, wie das, dass die Sender sozusagen auch jetzt schon eine Vorgabe gekriegt haben, wie diese Bühne ausgestattet sein muss, welche Spezifikationen die diese Bühne haben soll, damit sozusagen alle Länder so die gleiche Bühne haben, das gleiche Setting, damit das so einigermaßen vergleichbar ist. Allerdings wird es natürlich jetzt dieses Jahr dann interessant, wenn das nur aus der Konserve irgendwie eingespielt wird, dann sind natürlich die Voraussetzungen auch wieder ein bisschen andere, weil dann kann man natürlich so lange proben, bis es wirklich dann auch sitzt. Und dann hat es ja dann auch eher nur noch etwas wie das Abspielen von Videoclips. Aber dafür kann eben dieser Junior ESC dafür dann irgendwie auch so daran teilnehmen. Es gibt noch eine andere Personalie. Bürger Lars Dietrich wird für das deutsche Fernsehen den Junior ESC am 29. November kommentieren. Neben seiner Tätigkeit als Künstler oder so kennt man ihn natürlich, ich nenne ihn mal als den Betreuer der deutschen Teilnehmerinnen Jamie Lee und Levina aus den Jahren 2016 und 2017. Da war so als Reporter, bester Freund, Anstandswauwau, keine Ahnung, wie man es nennen soll, der das Ganze so ein bisschen auf eine witzige Art präsentieren sollte. Und naja, gut, also wird man dann sehen. Das letzte Mal hat es ja Thomas Mohr 2015 und 16 auf eurovision.de kommentiert, was ich persönlich sehr gut fand. Also das war für mich tatsächlich auch so ein kleines Gesellenstück, wo man denkt, ja, so jemand wie Thomas Mohr könnte natürlich auch Peter Urban beim ESC irgendwie auch mal ablösen. Das war so damals auch so mein Gedanke dabei. Aber das gibt jetzt Thomas Mohr sozusagen an Bürger Lars Dietrich ab und wir werden mal schauen, wie das so ist. Sonja und ich haben uns schon so ein bisschen darauf geeinigt, wir werden dann tatsächlich mal einen Schwerpunkt machen zum Junior ESC, aber dann tatsächlich erst in der Folge im Dezember, wenn das Ganze dann gewesen ist. Und dann werden wir das Ganze nochmal so Revue passieren lassen. Ich glaube, Sonja kann es kaum erwarten, aber wir werden jetzt mal so ein bisschen den Gang da etwas rausnehmen. Dieses beschissene Kleingedruckte im Vertrag. Das ist eben auch die andere Seite der Mann. Medaille bei Lebenslang. Ja, dafür habe ich kleingedruckt, dass mein Gehalt exponentiell steigt. Ja, genau. Das hast du noch nicht gefunden. Mit den Corona-Zahlen steigt es dann, ne? Ja, für jeden Junior ESC wieder Faktor 2. Mhm. Mhm. Ja, das machen wir. Ja, das machen aber wir. Also ich habe ja das letzte Mal hier auch groß gemeckert, dass ich das Video schlimm fand, was da so kursierte, weil es einfach nur dieser Casting-Live-Auftritt war. Ich finde es gut, dass sie jetzt ein richtiges Gänsefüßchen denken, richtiges Video gemacht haben. Das ist ja auch so ein bisschen improvisiert da im Theater rumstehen und jo, noch ein Brandenburger Tor dazu, was man halt so im Moment so für Videos drehen kann. Aber gut, dass es das schon mal gibt und nicht dieses traurige, da hüpft noch ein Moderator dumm in der Gegend rum und die Jury guckt verträumt in den Himmel und denkt, ach, so eine tolle Sängerin. Das jetzt mal ein bisschen auf bessere Beine zu stellen, ist schon mal ein ganz guter Schritt, finde ich. Und was mir gerade aufgefallen ist, wenn du Stronger With You sagst, dann habe ich auf einmal einen Ohrwurm von Estland 2016. Juri Pozman, okay. Play, weil sein Refrain endete auf I'm Stronger. Ja, stimmt. Stronger, ja, richtig. With you. Ja, stimmt. Und den habt ihr jetzt alle auch. Viel Spaß damit. Der ist super cringe Auftritt war das damals. Auch ich, den Song habe ich geliebt. Aber ja, schade, dass der nicht ins Finale gekommen ist, ne? Ja, ja. Ja, weil der die ganze Zeit so in Richtung Kamera gegriffen hat und so einen viel zu großen Anzug anhatte und so. Ja, also ich, auch so als Person fand ich den gar nicht so schlimm. Also es haben ja so viele. Ja, aber er kam so, so schlimm rüber in diesen 3 Minuten. Der war eigentlich total goldig, ja. Aber nicht auf der Bühne. Ja, ich fand ihn super. Also es haben ja auch viele gesagt, ah, der sieht aus wie Joko oder so. Also ich habe das irgendwie nicht auch nicht so ganz verstanden. Also schade. Also er wollte ja so ein bisschen wie so ein, mit Plagiatsvorwurf. Wie so ein Gambler irgendwie rüberkommen und so und irgendwie zündete das nicht. Aber ich fand den Song auch ganz großartig. Das war ja so in der Phase, als Estland eigentlich ganz gute Sachen geschickt hat, auch im Jahr davor, 2015. mit Elena Born und mit Stig Rester. Auch ein ganz super cooles Video, aber ja. Aber gut, jetzt hast du uns da natürlich irgendwie einen kleinen Ohrwurm reingesetzt. Super, super. Ja, klar. Bitte, bitte, bitte. Konnte ich gut ablenken vom Junior ESC. Ja, und ich muss noch dazu sagen, auch in der Community haben ja viele geschrieben, See You Later hätten sie lieber gesehen. Ich fand ja den Song gar nicht so toll, weil der wird eigentlich ab Minute 1 wird er irgendwie langweilig. Da hätte eigentlich, der ist ein bisschen schneller, der ist ein bisschen lustiger. Aber es wird eigentlich nachher nur noch die Zeile immer wieder wiederholt. Und da finde ich dagegen Stronger With You wirklich den viel besseren Song, auch für Susanne. Und wie gesagt, das wir werden es ja sehen. Es sind schon einige Beiträge sind schon bekannt. Ja, also der Ukrainer hat eine ganz gute Stimme. Spanien finde ich ganz lustig. Aber ansonsten ist mir da noch nicht so, ich sag mal, wie letztes Jahr Bim Bam Toa irgendwie jetzt in der Richtung noch nicht so viel aufgefallen. Da ist jetzt nicht so viel Spannendes, sage ich jetzt mal, dabei. Und sehr viele hohe Stimmen, was natürlich klar ist bei Kinderstimmen. Aber das ist natürlich, ja, wir werden mal sehen, weil auch hier werden wir natürlich etwas genauer drauf schauen, weil dieser Remote Junior ESC kann natürlich auch tatsächlich eine Blaupause für den Erwachsenen-ESC in Rotterdam im nächsten Jahr sein. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie die Situation in Europa und insbesondere dann auch in den Niederlanden irgendwie auch sein wird, ne? Jo. Das, ja, der wird das Notfallszenario auf jeden Fall. Ja, ja, genau, genau. Ja, und dann haben wir natürlich schöne Samstagabende verlebt, weil es geht irgendwie weiter mit Eurovision Again. Das ist immer an jedem dritten Samstag im Monat wahrscheinlich, so habe ich jetzt gelesen, bis zum Ende des Jahres wird das jetzt erstmal sein, released. Ja, der offizielle YouTube-Kanal vom Eurovision Song Contest, diverse Jahrgänge, also welche, die aus den 60er, 70er Jahren, aber auch frühere Jahrgänge. Und da gab es jetzt, das war kurz nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, am 19. September 2020, da gab es den Jahrgang, das Finale von 2005. Ah, das, ich finde diese ganze Eurovision Again-Geschichte, das ist ja gestartet rund um den um die Absage in diesem Jahr. Mhm. Da wurde es ja teilweise auch dann erstmal jede Woche gemacht. Und dann haben sie das ja so ein bisschen zurückgeschraubt, haben aber gesagt, sie machen das weiter, einfach einmal im Monat. Ich finde das so cool. Das ist somit das Beste, was dieses Jahr hervorgebracht hat. Dass du es einfach einmal komplett angucken kannst und dann auch mit der gesamten Punktevergabe und jedem Scheiß, der da mit dabei war. Das ist einfach so, gerade die, also so diese Contests aus so meiner Jugend klingt jetzt so hochtrabend, aber die, an die ich mich so erinnere, dass ich sie gesehen habe, aber jetzt nicht so lebhaft wie, weiß ich nicht, Wien oder Stockholm, wo ich vor Ort war. Also die jetzt nicht so ganz frisch noch sind, aber die ich irgendwann mal gesehen habe und mich einfach freue, die nochmal zu sehen. Ja, und so ja. Einer war jetzt auch im September der 2005er. Den wirst du wahrscheinlich auch gesehen haben. Mhm, genau. Ach, den habe ich geliebt, das nochmal zu gucken. Das bringt einen dann auch so zurück, ob man jetzt komplett zurück in die Zeit will, weiß ich nicht. Ich habe Abi gemacht in dem Jahr und so, jo, aber das hat schon Spaß gemacht. Das war in Kiew, weil Ruslana gewonnen hatte im Jahr davor. Und Ruslana hat dann diese Show halt auch natürlich eröffnet. Und da war allein schon diese Szene, an die hatte ich 15 Jahre nicht mehr gedacht. Aber es war so witzig, wie sie einfach im Opener da steht. Und irgendwie, glaube ich, war da Wild Dances mit drin? Wahrscheinlich schon. Das war so ein Mix aus neuer Single und Gewinnertitel und sowas. Ja. Und dann steht sie da mit einem Flammenwerfer zwischen den Beinen und jagt so die Flammen einfach so über die Bühne und macht dazu ihre Tanzschritte wie Lara Croft. Das war sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und ich hatte sofort wieder einen Ohrwurm von diesem neuen Lied, was ich wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gehört hatte, weil ich damals dann einfach wieder vergessen hatte. Das war so witzig. Und du hast mir auch gleich geschrieben, so, oh, das hätte der TÜV in Deutschland aber nicht abgenommen. Ja, genau, genau. Fand ich sehr schön, konnte ich mir auch gut vorstellen. Irgendwie so ein Typ mit einem Klemmbrett und so einer TÜV-Rheinland-Jacke, so, Frau Ruslana, das können wir hier nicht machen, das ist Brandschutz. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht möglich. Ich glaube, das hätte sie gar nicht in die Hand gekriegt. Ich glaube, das ist irgendwie, aber gut. Völlig zu Recht, aber auch, ja, wenn ich sehe, wie sie damit Kiew, rumgemacht, ne? Hat. Ja, ja. Ist aber auch nichts passiert, also nichts, was wir wissen. Ja, ich glaube, dass ich habe das mal gehört, dass da gab es mal irgendwann auch so eine längere Reportage mit dem und da war ähnlich wie der 2017er dieser ESC auch sehr stark auf der Kippe, weil die auch da irgendwie bis Februar, März eigentlich noch nicht wussten, wie lassen wir das Ding eigentlich jetzt stattfinden. Und da musste der Svante Stocksvelius, der musste da sehr viel diplomatisches Geschick irgendwie, so auch, es war dann also so auch kurz davor, den Ukrainern das wieder wegzunehmen. Und das war auch ähnlich chaotisch. Aber wenn man sich das dann im Fernsehen ansieht, war es irgendwie eine super Show. Ja, also passt ja auch so. Ja. Komm, wir nehmen den Flammenwerfer noch mit rein. Das wird schon keinen stören. Das ist ein guter Effekt für die Kamera. Ja, das hat natürlich Spaß gemacht. Was wieder nicht Spaß gemacht hat, wie so oft in diesen Zeiten, war der deutsche Beitrag. Das war in dem Jahr Grazia mit Run and Hide. Das war auch kein guter Song. Also den kann man ja live nur verkacken. Das war ja ein Gejaule. Also nicht, weil sie es jetzt so schlecht gesungen hat, aber dieses Lied an sich war ja schon ein Gejaule. Das war nicht gut. Das hätte man nicht auswählen sollen. Und 4 Punkte insgesamt und letzter geworden. Wobei von den Big Five auch irgendwie 4 die letzten Plätze belegt haben mal wieder. Ja, genau. Also eigentlich das, was wir so oft hatten. Gewonnen hat Griechenland. Kennt man, glaube ich, auch noch. Helena Paparizou mit My Number One. Mit der sensationellen Auftaktzeile. Ich feiere sie immer noch. You're my lover, undercover. Mhm. Ja. Damit kann man ESC gewinnen, Leute. Was ist los? Ja, aber es war ja auch so mit gutem Abstand eigentlich auch das beste Lied an dem Abend. Es war eingängig. Dann war diese Tanznummern haben ja zu der Zeit super gezogen und so. Das war kein unverdienter Gewinner, natürlich nicht. Wobei, ich hatte einen anderen Gewinner an dem Abend. Und ich glaube, ihr habt mich alle auf Twitter schon ausgelacht, als ich das geschrieben hatte. Aber ich stand echt auf Wigwam. Norwegen. Das waren die norwegischen Rocker. Das war ein Jahr vor Lordi und alle haben gesagt, das ist so rockig, das kann ich gewinnen und so. Ja, immerhin Platz 9, ne? Also insofern. Ja, das ist immerhin. Fand ich. Ich wollte, dass sie gewinnen. Ja, ich fand's aber auch nicht, ich fand's jetzt auch nicht so doll. Also. Hallo. Nee, das. Das Kleingedruckte, ich darf aussteigen. Ja, das. Ironie an. Ja, das war nicht so unbedingt meins. Also, aber es war zumindest auch aus Moldau da die Oma mit der Trommel, ne? Das ist auch irgendwie. Oder groß, hier ist in der Übersetzung Großmama haut die Pauke. Kann man auch sehen, wie man will. Diese Gruppe, wie siehst du das denn? Nee, antworte nicht. Weiter. Und das ist auch irgendwie noch bei mir so in Erinnerung. Und wie gesagt, ich fand ja auch Chiara aus Malta, fand ich auch ganz groß, ne? Also die zweite geworden ist. Die habe ich auch bei der UNESCO da in Hannover letztes Jahr auch erlebt. Auch eine ganz tolle Stimme. Also hat irgendwie auch so. Ja, aber beim deutschen Song Run and Hide ist ja auch wieder sehr beschreibend, ne? Also es ist dann irgendwie auch so, es gibt eigentlich nur diese Möglichkeit für Deutschland. Ja, ist irgendwie Pleiten, Pech und Pang irgendwie, aber okay, 5 Jahre später hat es ja dann mal für Deutschland geklappt. Das ist ja dann auch mal, auch mal ganz, ganz angenehm. Einen krassen Flashback hatte ich noch. Das ist mir dann auch erst wieder eingefallen. Ich weiß noch, im Halbfinale war ich sofort in diesen Dänen verschossen, in Jakobs Weistrup. Wahrscheinlich kann sich kein Mensch mehr dran erinnern. Das war so ein niedlicher Blonder mit so einem normalen Poplied, Talking to You hieß das. Mhm. Ist da so in so einer bunten Bluse da so rumgehopst und war okay, ist glaube ich irgendwie so ein Platz hinter Wigwam oder so gelandet. Aber ich fand den total niedlich. Und dann ist im Finale, weiß ich noch, da war irgendwie Unwetter oder so draußen, da ist für 5 Minuten mein Fernseher ausgefallen. Und es war genau in den 5 Minuten, in denen der Däne aufgetreten ist. Oh. Und da war ich so traurig, dass ich den nicht noch mal sehen konnte. Ja. Das ist jetzt hier Einblicke in mein Seelenleben. Und ich bin ja öfter mal in Kopenhagen jetzt in letzter Zeit. Und da gibt's ja diese geilen CD-Ausverkaufskeller, wo die irgendwelche alten CDs, DVDs, Platten und so in den Keller räumen. Ja. Und das wird einfach jede Woche billiger. Und wenn du da in einer Woche kommst, in der du das einfach quasi ausräumen kannst, so für 100er oder so, dann findest du da irgendwelche skurrilen alten Sachen, die wirklich keiner mehr will. Und da habe ich eine CD von ihm gefunden. Und da war er wirklich, also auch aus der Zeit, jetzt nicht aktuell, sondern wirklich von, die war dann von 2005, 2006 oder so. Ja. Und habe mir die dann für, weiß ich nicht, 2 Kronen oder so gekauft und war einfach nur happy. Ich glaube, ich habe die seitdem nie gehört, aber allein wie dieser niedliche blonde Kerl mich da vom Cover angegrinst hat, da war wieder alles gut. So, ja, gut, damals ist mein Fernseher ausgefallen, aber jetzt habe ich diese CD für 2 Kronen in Kopenhagen geschossen. So, da muss ich auch dann dran denken. Ja, ich sehe gerade bei Wikipedia, so viel ist über ihn nicht zu lesen, aber er ist irgendwie hauptberuflich als Lehrer für autistische Kinder Guter zuständig. Mann, Und guter ja, Mann. hört sich dann schon jemand an, der da auch Muss ich mal ein aufspüren in Kopenhagen, ey. Das ist dänischer Musiker, ja, wohnt er, ja, vielleicht wohnt er sogar auch in Kopenhagen. Das wäre ja mal eine Möglichkeit, ja, genau. ich gehe überall mit ihm hin. Bei Nein. dem ESC ist mir nur noch aufgefallen, ganz nervig war ja die Moderatorin. Das waren ein Mann und eine Frau. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade sie hatte eine ganz, das muss wohl Maria Efrosina irgendwie gewesen sein. Und Pavlo Chilko ist der Mann. Und sie hatte eine ganz furchtbare Stimme. Hello, everybody! Das war irgendwie, ja, nicht so toll. Kannst du das nochmal machen? Das war schön. Das war irgendwie, und ganz am Anfang Das ist ist, unser neues Intro. ja genau, Hello everybody, also wirklich eine ganz, ganz furchtbare Stimme, ja, man wollte wohl irgendeine Frau da stehen haben und Wie bei uns. er schien so ein bisschen genervt, also so ganz, ganz komisch, also ja, ich finde es ja immer den Mix ganz gut, nicht so wie bei den, ich werde wie bei dem ESC 2017, wo sie dann nur Männer da auf der Bühne hatten. Celebrate Diversity. Ja, genau. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir noch so ein bisschen aufgestoßen. Insofern, ja, aber ich muss ja gerade noch mal gucken, ist mir noch irgendwas anderes aufgefallen? Nee, also wie gesagt, die Oma mit der Trommel, das ist ja auch immer so ein Meme, was immer mal wieder so in so Ausschnitten dann so gezeigt wird und so. Ich glaube, bei Love, Love, Peace, Peace ist das, glaube ich, auch irgendwie so ein Element. Also da haben die schon diese Gruppe Zopzi, Zup oder wie die heißen, die sind noch mal 2011 mit So Lucky, da haben sie so ganz lange Ja, mit Hüte diesen und spitzen Hüten, ja, ja, genau. Und sind in dann, glaube ich, auch Düsseldorf, so mit ja. so Einrädern da irgendwie auf der Bühne rum. Das war auch noch irgendwie Was man halt ganz. so macht. Ja, die Moldau hat ja immer mal wieder so alle paar Jahre plötzlich da mal so Dinger, so unter dem Motto, ach, wir können ja sowieso nicht gewinnen, aber dann machen wir es wenigstens lustig. Und das ist ja auch immer was mir beim ESC auch wirklich immer sehr, sehr gut gefällt. Also das ist schon irgendwie sehr, sehr schön. Ja, und insofern ist das auch, finde ich, bei diesem Eurovision Again. Es ist nicht nur irgendwie, dass es auch ja wieder also nochmal gezeigt wird oder so, sondern es wird ja auch technisch sehr stark ist es nachbearbeitet. Und es gab jetzt am 17. Oktober gab es einen ESC, den Jahrgang 1976, und den hat man auch stark vom Sound her auch aufbearbeitet, sodass man da wirklich auch das Gefühl hatte, ja, der ist jetzt irgendwie vor einer Woche aufgezeichnet worden. Gut, klar, anhand der Klamotten und der Musik und so weiter merkt man natürlich schon gleich, das ist 1976. Aber das ist wirklich schon auch ganz, ganz schön gewesen. Hatte mich auch gefreut. Ich habe den ESC tatsächlich auch schon mal gesehen, nicht in meiner Kindheit, dafür war ich dann doch zu jung. Aber den habe ich tatsächlich mal, weil 1975 und 1976 haben immer die Songs gewonnen, die auf Startnummer 1 waren. Also wenn man das gewusst hätte und man mit dem ESC nicht so viel am Hut hätte, hätte man eigentlich auch 1976 sagen können, also okay, das war's jetzt. Also ich habe jetzt alles gesehen, ich habe den Sieger gesehen, jetzt kann ich irgendwie dann auch um 9:30 auch abschalten. Und das war dann dieses Mal dann die britische Gruppe, wo war das jetzt? Brotherhood of Men mit Save Your Kisses for Me. Ja, zu einer Zeit, als Großbritannien auch noch musikalisch da auch sehr gut gepunktet hat. Dieser ESC fand in Den Haag statt, am 3. April 1976. Und Host war Corrie Brooken, die in den Anfangsjahren für die Niederlande angetreten war, nämlich von 1956 bis 1958. Und dazwischen 1957 hat sie den sogar auch mal gewonnen, also ein Jahr nach Lys Asja. Und ja, die hat man dann als Host dann engagiert für diesen 76er ESC, weil sie damals schon eine sehr bekannte Sängerin und Moderatorin irgendwie halt war und ist dann in den 80er Jahren in so eine Juristenkarriere gestartet. Da ist sie nämlich Richterin geworden, ist jetzt tatsächlich auch vor 4 Jahren dann auch verstorben. Und im Vorjahr hat die Gruppe Teach-In gewonnen mit Dinge Dong. Getty Kaspers hatten ja mal die Kollegen von Merci Cherie da auch mal im Interview. Das kann man euch vielleicht auch noch mal in die Shownotes irgendwie noch mal setzen. Und ja, Dinge Dong ist einfach uns Save Your Kisses for Me, so habe ich das noch mal nachgelegen, ist wohl einer der erfolgreichsten Songs, zumindest in Großbritannien ever. Also die haben wohl richtig Platten mit dieser Single da irgendwie auch verkauft. Also auch so unter dem Motto, ESC-Songs können keine Hits werden. Das ist damit auch so ein bisschen damit gegengehalten, dass das eben halt doch auch mal ging. Ach, die Melodie hörst du doch heute noch überall. Ja, ja, ja, ja, ja, das auf jeden Fall. Und also dann ist es eher wieder so dieses, was, das war beim ESC? Also ja, so, das auch. Aus der das Sicht auch. Ist es ja von heute. Ne? Das auch. Und ich kann mich in meiner Kindheit auch erinnern, das wurde auch früher bis so in Anfang der 80er Jahre auch ständig irgendwie auch im Radio dann auch gespielt. Also das auch Dinge Dong war auch so ein Song. Den kenne ich auch so aus meiner Kindheit, nicht durch den ESC, sondern auch so, was so im Radio irgendwie halt lief. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, mein Oma mit der Trommel ist in diesem 76er-Jahrgang Finnland mit Pum Pum. Da finde ich allerdings die finnische Version sogar noch viel geiler. Da haben sie es ja in Englisch dann auch gesungen mit diesem etwas dicklichen Sänger, der, glaube ich, heute eigentlich sehr viel schlanker irgendwie auch aussieht. Mit einem sehr doppeldeutigen Text, Pum Pum, und ist einfach, ich glaube, H.P. Kerkeling hat das auch mal in so einer Nummer aufgegriffen, dieses Lied. Hat das da so ein bisschen, hat es verbrämt als letzter Platz. Das stimmt natürlich nicht. Die haben Platz 11 gemacht bei diesem Vorentscheid. Und ja, und wenn wir uns natürlich dann bei diesem ESC und wenn wir. Lebt der Sänger überhaupt noch? Der lebt noch. Ja, ja, der lebt noch. Freddy lebt noch. Okay. Ja, ja. Und ja, und wenn wir uns mal auf Deutschland mal so besinnen, da hat dann mal Ralf Siegel wieder Hand angelegt und hat sozusagen die Gruppe Les Humphrey Singers dann sozusagen in die Bedeutungslosigkeit entlassen, weil noch im gleichen Jahr hat sich die Band 1976 aufgelöst, hat ja, die haben ja enorme Erfolge in den 70er Jahren erzielt. Das war aber allerdings auch, ich glaube, so 4, 5 Jahre maximal. Und das waren so die letzten Ausläufer. Und dieses Lied Sing, Sang, Song, das war sicherlich jetzt auch nicht unbedingt eins der besten Lieder der Les Humphreys Singers. Da gab es ja irgendwie mit Mexiko und was es da irgendwie alles gab, sehr viel tollere Lieder auch. Und das war sozusagen nochmal so das letzte Aufbäumen dieser Gruppe. Wir sehen dort dann auch einen jungen Jürgen Drews auf der Bühne. Und die Les Humphreys Singer waren ja oft bekannt, dass sie so zu, weiß ich nicht, 20, 30 irgendwie auf der Bühne waren. Da dürfen sie natürlich dann nur zu 6 irgendwie, und das macht das Ganze natürlich auch nochmal wieder ein bisschen ärmer. Und dieses, ja, ich würde mal sagen, so dann auf Deutsch war ja auch nicht sehr typisch für die Les Humphreys Singers. Das ist halt, ja, schade eigentlich. Ist natürlich immer schön, wenn große Namen irgendwie dann auch beim ESC auch dann starten. Aber es gibt eben halt auch immer oft diese Fälle, das machen ja die Briten auch gerne, entweder steht derjenige am Anfang seiner Karriere oder eher am Ende. Und das war dann bei den Les Humphreys Singers dann eher das Letzte. Ja, und wir sehen noch einen Jürgen Markus aus Luxemburg, ne? Also mit Chanson pour qui ça m'est. Lieder für die, die sich lieben, und kam sogar auf Platz 14. Ja, Jürgen Markus, auch also hier bei dem Beitrag muss ich sagen, da konnte man natürlich auch hören, was er auch für eine tolle Stimme hat, auch wenn der wenn das Lied natürlich so aus heutiger Sicht ein bisschen sehr schmalzig ist. Und aber das ist schon, da kann man schon mal sehen, was der Junge konnte. Den Jürgen Markus, den gibt es ja leider nicht mehr. Der ist auch schon vor ein paar Jahren gestorben. Und wir sehen auch Albano und Romina Power für Italien. Die singen diesmal. Das ist ein Legendentreffen der Jahrgang, ey. Also das ist wirklich. Aber war nicht gut, muss man sagen. Ja, nicht eins der stärksten Lieder von den beiden, aber die sind eigentlich eher so mittendrin in der Karriere. Ich glaube sogar eher 76, da sind sie sogar eher noch am Anfang der Karriere. Die haben ja so bis in die 80er, es gab ja in den 80ern auch dann so eine große Italo-Welle auch in Deutschland mit Gianna Nannini und Richie Poveri. Und wie heißt der andere noch? Eros Ramazzotti und so weiter. Und da gehören Albano und Romina Power da tatsächlich auch so dazu. Bei Albano und Romina Power muss ich ja immer so ein bisschen so lachen, weil sie ja immer so ein Ticken größer ist als er. Und er hat wohl, glaube ich, auch ein bisschen hochhackige Schuhe. Und man sieht sie öfter dann auch so, wenn die beiden auftreten, dass sie so ein bisschen gebückter irgendwie auch so geht, damit sie dann irgendwie diesen Höhenunterschied, sage ich jetzt mal, da so ein bisschen ausgleichen. Das konnte man da jetzt auch wieder so richtig schön sehen. Wie gesagt, das finde ich, ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend, dieser 76er. Und wie gesagt, es ist nochmal so vom Sound und so weiter nochmal aufgearbeitet gewesen. Und insofern ist das nicht so, man kann ja bei YouTube irgendwie fast alle Shows voll irgendwie sich angucken, aber viele sind halt irgendwo von einem Videorekorder überspielt, der das mal irgendwie in den 70er Jahren aufgenommen hat, dann lag er irgendwie lange im Keller irgendwo, dann hat einer das dann gefunden, hat einen Videorekorder dann irgendwo an einen Computer angeschlossen und hat das dann übertragen und dann hat man dann natürlich dann irgendwie Streamen und so weiter irgendwie und die haben das natürlich dann tatsächlich so im Original dann da so vorliegen. Das ist dann ja irgendwie auch so. Ganz, ganz schön. Du konntest mit dem 76er, glaube ich, nicht so viel anfangen, ne? Oder? Ja, also ich musste an dem Abend noch ein bisschen was anderes nebenbei arbeiten, deswegen habe ich das so mit einem halben Auge geguckt. Mhm. Aber was mir natürlich da fehlt, was du ja jetzt gerade beschrieben hattest, du hast gesagt, du hattest den ja schon geguckt. Mhm. Ich hatte den noch nie vorher gesehen und ich hatte an den jetzt auch nicht Erinnerungen wie an 2005 oder so. Deswegen war das für mich eher so ein Abtauchen in eine ganz andere alte Welt. Aber wie du auch schon sagtest, es war ja ein ziemliches Legendentreffen. Das ist das, ach guck mal hier, ach guck mal hier, ach guck mal hier. Was du natürlich irgendwie alles irgendwie gelesen hattest, ja, ist mal da aufgetreten und so. Aber das dann mal so geballt alles zusammen zu sehen und dann natürlich auch so den Vergleich zu haben, jetzt in dem Fall natürlich auch zu 2005, von ein paar Wochen vorher, wie krass sich dieser Wettbewerb einfach entwickelt hat. Ne? Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also das ist schon, das kommt ja bei so einer riesen Zeitspanne dann ja auch nochmal richtig gut raus. Ich habe den geschaut, ich bin auch immer super interessiert an diesen Punktevergaben. Also ich glaube, du bist jemand, der macht dann, wenn es spät abends wird, es fängt dann, glaube ich, auch immer erst 21 Uhr an, die Übertragung. Ja, ja, so richtig gut, zur ESC-Zeit, genau. Der 76er ging jetzt nicht so ewig lang wie die neueren. Aber ich ziehe mir dann auch die Punktevergaben komplett rein und finde die irgendwie sehr witzig. So, could you repeat that, please? Und irgendwie jeder, der irgendwie bei dem in den 70ern schon ein Franzose eingewandert ist, meint dann, er müsste irgendwie gleich mal so Französisch sprechen und das ist alles witzig. Also natürlich guck ich's gerne, aber ich habe da der persönliche Bezug fehlt mir dann irgendwie doch. Den 76er, da habe ich mir tatsächlich die Punktevergabe auch irgendwie angeguckt, weil ich glaube, dieser ESC ging auch, glaube ich, nur so 2 Stunden, 17 Minuten oder so. Also da hat die Punktevergabe auch nicht so lange gedauert, aber es sind dann auch immer so feststehende Tabellen, also du musst dich dann auch immer so ein bisschen durchsuchen, so wer ist denn jetzt gerade auf dem ersten Platz. Das war auch witzig, ne? Genau, ne? Die haben ja tatsächlich die Punkte, das war mir überhaupt nicht klar, die haben ja die Punkte nach Auftrittsreihenfolge vergeben, also das war ja nicht von 1 bis 12 oder wie es ja jetzt neuer ist, wieder nur 12 oder was auch immer wir da alles kennen, sondern die sind nach dieser Reihenfolge vorgegangen. Du wusstest quasi nach, weiß nicht, wenn da jemand Punkte bekommen hat, der nach Deutschland aufgetreten ist, wusstest du schon, Deutschland kriegt keine mehr. Und dann musst du überlegen, haben die jetzt schon ihre 12 vergeben oder was ist denn noch offen und wer könnte denn noch und so. Das war also aus heutiger Sicht ein komplett anderes System, wäre auch total witzig. Und da habe ich auch einen Moment gebraucht, bis ich das kapiert hatte, wie die das da gerade machen. Ja, wahrscheinlich zur damaligen Zeit auch technisch noch super hochkomplex, ne? Weil da konnten natürlich auch die Telefonverbindungen irgendwie zusammenbrechen und so weiter. Ja, Das, klar. ne, Das ist das, ja, passiert ja heute noch. ja, das passiert heute noch, aber sie können es natürlich immer noch schneller irgendwie halt regeln oder sie können es dann besser überspringen. Und heute kannst du natürlich durch diese Computertechnik dann fliegen dann eben halt die Titel so in die Reihenfolge, wie sie jetzt gerade Punkte haben und dann kannst du dich besser orientieren. Also das war aber auch noch relativ lange. Ich kann mich auch noch daran erinnern, auch so als Nicole gewonnen hatte, da musste man sich dann auch erstmal so auf dieser Tafel suchen, na, so, wer ist denn da jetzt Erster? Ach, wir sind ja doch immer noch und so. Also das ist schon. Aber auch hier dann wieder, ne, für Deutschland wieder ein trauriger Abend. Das ist dann, Das ist so oft, ne? insofern, ja, also, aber das war schon, wie gesagt, und ja, die 70er, 80er Jahre sind ja so ein bisschen die Hochzeit auch des ESC. Also da sind ja, also wenn ich so überlege, so auch aus meiner Kindheit so, es sind auch tatsächlich in Deutschland auch das Who is Who dann auch zum ESC gefahren, beziehungsweise dann auch beim Vorentscheid irgendwie auch angetreten, auch mehrere Male. Also da hat man auch nicht immer davon geredet, oh, ist verbrannt oder wie auch immer. Also dann hat man es da eben halt dann im nächsten Jahr nochmal irgendwie halt versucht. Und das war schon irgendwie, das war schon irgendwie auch wirklich eine gute Sache. Und ja, es gibt halt immer, ich meine, das haben wir ja, haben wir jetzt die letzten 10 Jahre ja auch, es gibt dann immer mal so Jahrgänge, wo du so im Nachklapp dann so denkst, naja gut, letztendlich so toll war das dann irgendwie auch nicht. Und manche sind dann doch irgendwie, sind wirklich eine ganze Reihe von Songs, wo du so denkst, boah, die kann man auch sich heute noch gut anhören. Also das ist dann schon irgendwie, ich sehe gerade hier, Rolf Zuckowski hat zum Beispiel den Schweizer Beitrag dann auch getextet. Also insofern, das, da sind Ja, auch dann ganz kam viele. sein Sohn und hat gewonnen, viele Jahre Ja. später. Genau, dann sagt er, hat er zu seinem Sohn gesagt, so, du mach das jetzt Ja. mal. Und Dann hat er ja, gesagt, jo, mach ich. wie gesagt, Sing Sang Song war jetzt nicht unbedingt das stärkste Lied von, was Ralf Siegel da irgendwie komponiert hat. Es Das war war ja auch dann. nicht die erste Wahl, habe ich dann gelernt. Es sollte ja eigentlich Toni Marshall in dem Jahr fahren und Ja. hatte dann einen Song war schon mal woanders veröffentlicht, Skandal und durfte deswegen nicht antreten. Und Ja. da wurde sozusagen nachnominiert, die Zweitplatzierten aus der Publikumsabstimmung. Also auch das gab es damals schon häufiger. Ja, war wie gesagt eine schöne Zeitreise und man weiß das ja auch immer vorher nicht. Das wird ja erst um 8:45 dann auch bei Twitter bekannt gegeben, an dem Abend, welcher Jahrgang dann heute zum Zuge kommt. Jetzt haben sie es wahrscheinlich gemacht, weil der nächste ESC in den Niederlanden ja ansteht und ganz in der Nähe in Den Haag dann irgendwie war. Da hat man dann immer so einen gewissen Bezug. Dann spielt natürlich auch immer eine Rolle, wo man die Rechte kriegt. Es gab ja irgendwie mal im Sommer irgendwann den ESC von 2016 und dann konnte man sich den unter anderem in Deutschland nicht angucken, weil es da keine Rechte gab. Das war ein bisschen doof, aber das hängt auch immer so damit zusammen. Aber da kann man natürlich irgendwie wirklich eine ganze Menge da machen. Mal gucken. Ja, wenn es jetzt 76, dann werden sie jetzt wahrscheinlich nochmal wieder einen aus den 90er Jahren oder aus den 80er Jahren vielleicht ausgraben. Wenn wir mal sehen, was da als nächstes, das müsste dann der 21. November dann sein, das nächste Mal. Das ist der dritte Samstag, immer so um 21 Uhr. Aber wer es natürlich an dem Abend nicht schafft, auf YouTube kann man dann auf dem offiziellen Kanal vom Eurovision Song Contest sich dann diese volle Show sozusagen dann auch nochmal im Nachklapp dann nochmal angucken. Das ist dann auf jeden Fall da auch natürlich möglich. Hast du einen Kalender in Sichtweite, wo du gerade sitzt? Ja. Ich habe mich gerade überlegt, wie hat er das aus dem Kopf Ja, zusammengerechnet, ich was habe der so einen dritte Samstag im November 4-Monats-Kalender. ist? Da kann ich dann immer Ja, so ein bisschen dachte ich mir dann kurz, also. den brauche ich auch immer ein bisschen für die Arbeit, weil ich dann auch immer, weil ich immer so Termine vergeben muss und so weiter. Und dann kann ich da immer so einen Blick darauf werfen. Also ist alles voller Spickzettel. Also mein Gedächtnis ist Ja, nicht so sehr gut. toll, wie du ja auch in unserem Mist, jetzt habe ich dich auffliegen lassen. Das kannst du ja immer in unserem Dokument auch sehen, wie gut mein Gedächtnis ist, dass ich hier alles aufschreibe, was ich hier irgendwie so Ja, aber erzähle. das stand Also, jetzt nicht drin. ja. Das ist der dritte Samstag im November 2020. Nee, das stimmt, aber das ist dann der andere Spickzettel. Das ist noch so analog sozusagen. Ja, sehr gut. Ja, wir bleiben am besten gleich mal beim ESC, nämlich der jetzt für nächstes Jahr in Rotterdam noch einmal geplant ist. Dieses Jahr ist er ja ausgefallen. Lediglich eine kleine Ersatzveranstaltung gab es ja dazu. Und wir haben in der letzten Ausgabe hatten wir ja sozusagen die zwei Pole, gab es ja schon mal, da hat eine Offizielle von der EBU schon mal blicken lassen, dass es da so sozusagen ein Spannungsfeld gibt zwischen ganz normal und findet nicht statt, sage ich jetzt mal so ein bisschen plump. Da hat es tatsächlich nach unserer Sendung, ich glaube in der Woche drauf oder nach zwei Wochen, da gab es tatsächlich eine weiterführende Verlautbarung, nämlich es gibt vier Szenarien, nachdem der ESC in Rotterdam stattfinden wird. Also ich hatte das einfach mal von den Kollegen von ESC Kompakt ein bisschen rausgeluschert. Die haben das da nochmal so ein bisschen griffiger bestätigt. Es gibt so eine Grafik darüber, über diese vier verschiedenen Szenarien, wie dieser ESC in Rotterdam wohl stattfinden wird. Also das erste Szenario ist jetzt nicht sehr erstaunlich, aber ich glaube auch jetzt nicht sehr realistisch, dass alles so bleiben soll, wie wir das kennen. Also bis 2019, wie wir das kennen, in der großen Halle, rund 10.000 Zuschauer, ganz normal treten alle auf. Die Delegationen sind alle vor Ort und so weiter. Und im Grunde das Sorglospaket irgendwie, wir müssen keinen Abstand halten, wir können uns alle anfassen und wie auch immer, das wird es in dem Szenario 1 geben, ist aber, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so wahrscheinlich. Dann gibt es ein zweites Szenario, also alle Beteiligten müssen anderthalb Meter Abstand voneinander halten. Die Live-Shows werden mit limitierten Publikumszahlen stattfinden. Ist ja so, dass im letzten Jahr wurden ja bereits Tickets verkauft. Es gab drei Wellen und die ersten beiden haben auch stattgefunden, die dritte nicht mehr. Und aus diesen zwei Wellen gibt es ja jetzt Ticketinhaber. Und es wird dann wahrscheinlich so sein, wenn das Szenario 2 da irgendwie halt greift, dass man dann wohl womöglich auch einigen Ticketbesitzern sagen muss, du bist leider nicht dabei, du kriegst dein Geld zurück, aber wir haben dich leider nicht gezogen aus irgendeiner Lostrommel und du musst es dir leider von zu Hause aus anschauen, weil wir Summe X sozusagen an Zuschauern in der Halle irgendwie haben müssen. So, das ist so. Dann ist noch die Zahl der Delegations- und Medienvertreter stark limitiert. Also nochmal die Kontingente auch für die Akkreditierung, aber auch die Delegationsmitglieder. Nicht jeder kleine Kameraassistent darf noch mit, sondern das wird dann wirklich sehr stark limitiert, damit nicht allzu viele Leute sich auf dem Gelände da auch aufhalten. Dann gibt es das Szenario 3. Der ESC findet statt, aber mit Reiseeinschränkungen. Die Delegationen dürfen nicht anreisen. Das heißt, einige dürfen anreisen, einige nicht und die nicht anreisen dürfen, werden per Remote sozusagen dann eingespielt, ähnlich wie wir das vorhin schon beim Junior ESC haben und es gibt dann noch ein viertes Szenario, das praktisch so geplant ist wie der Junior ESC, jetzt eigentlich im Grunde komplett remote. Aber es werden alle Beiträge eingespielt und lediglich die Moderation und vielleicht so irgendwelches Bühnengedöns mit Intervallakt und so weiter wird dann praktisch da irgendwie stattfinden. Und ja, in Klammern muss man dann sagen, vielleicht noch, was ich aber persönlich ein bisschen unwahrscheinlich finde, ist ein fünftes Szenario, dass sie das Ding nochmal absagen werden. Aber ich glaube, da war der Schock in 2020 jetzt so groß, dass wir das sicherlich nicht erleben, weil die EBU wird versuchen, das Ding tatsächlich so stattfinden zu lassen wie bisher. Ja, Sonja, bei welchem Szenario würdest du dich denn wiederfinden? Ich habe allein, wenn ich an Szenario 1 denke, so eine Gänsehaut. Ey, stell dir mal vor, einfach wie früher, alles voll, alle Leute haben Bock, alle können irgendwie sich wie früher bewegen. Das ist keine Einladung, mich anzufassen, wenn wir da wieder alle zusammen sind. Also dieses alle können sich anfassen, aber du weißt, wie ich meine. Einfach alle zusammen, Spaß, keine Sorge vor so einem Quatsch. Allein die Vorstellung, dass das wieder kommt, ist doch schon toll. Ja, unbedingt. Ich glaube nicht, dass es im nächsten Jahr schon kommt. Nein, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Es ist, wie sollen wir es vorhersagen? Es ist wie schon die ganze Zeit. Es ist einfach, man kann es nicht wirklich seriös vorhersagen. Weiß nicht, wie sich das alles entwickelt bis dahin. Es kann sich sehr gut entwickeln mit dass die Testkapazitäten so genutzt werden können, auch mit Schnelltests, dass man da viel besser arbeiten kann, auch so kurzfristig für Publikum in der Halle oder wie auch immer. Die Zahlen können weiter explodieren, tun sie ja im Moment schon, aber das sind ja auch noch so viele Monate und es kann ja nicht ewig so weitergehen. Wenn du die jetzt so weiter explodieren lässt, dann haben wir einfach keine funktionierende Gesellschaft mehr im nächsten Jahr, muss man ja auch so sagen. Ja. Also es ist, was willst du machen? Es wird sich dann irgendwo einpendeln. Szenario 2 ist natürlich das, wie jetzt auch so im Sommer die Fernsehshow-Produktionen gelaufen sind, wenn man sich das anguckt. Da sind dann immer so ein Publikum halt so ein Teil und alles mit so ein bisschen Kapazitäten runtergefahren. Aber okay, wir haben diese Acts auf der Bühne und die Moderatoren halten Abstand und irgendwie passt das. Ist natürlich auch durchaus realistisch. Das mit den Reisebeschränkungen und manche können kommen und andere nicht, das ist natürlich für den Wettbewerb super scheiße. Also, weil dann sind wir wieder bei dem, gleiche Bedingungen für alle und so, das wäre ja dann absolut nicht gegeben. Das ist aber was natürlich leider realistisch werden könnte, wenn man sich das jetzt schon anguckt, dass natürlich die Länder, auch die europäischen Länder, sind ja alle in ganz verschiedenen Stadien in der Entwicklung der Zahlen und in dem, was man an Gegenmaßnahmen macht und wer stuft wen warum als Risikogebiet ein und so. Das ist ja einfach alles wieder dieses blöde Wort, was in Deutschland ja verwendet wird, gilt ja auch für Europa, dieser Flickenteppich. Mhm. Und wenn dann der eine kann nicht kommen und der andere kann oder wie auch immer, das wäre natürlich ziemlich blöd, ganz ehrlich, weil das würde diese, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, was wir jetzt beim Junior ESC gesagt haben, dass alle so halbwegs gleiche Bedingungen haben, das würde das ja völlig crashen. Da wäre ich dann fast eher für Szenario 4, dass man sagt, okay, dann, wenn nicht alle kommen können, machen es wirklich alle von daheim in einem ähnlichen Setting. Und dass es komplett ausfällt, da muss schon sehr viel zusammenbrechen oder ganz kurzfristig irgendwas passieren. Also das können sie sich ja nicht nochmal leisten und dieses Mal haben sie ja den Vorlauf und eben auch dieses Konzept, was sie halt nicht machen wollten oder auch nicht auf die Beine stellen konnten jetzt für dieses Jahr, okay, im Zweifel schickt uns das jeder halt ein. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall was sehen werden, aber ich traue mir da noch nicht wirklich was zu sagen, wie es kommen wird. Dafür ist es auch so dynamisch und wussten wir vor 2 Monaten, konnte man sich so zusammenrechnen, was könnte passieren, aber ja, es ist, so schnell ändert sich es dann wieder, deswegen, ich meine, bis Mai ist noch so viel Zeit, sie werden es natürlich irgendwann im Frühjahr entscheiden müssen, aber ja, müssen wir jetzt einfach abwarten. Ja, es sind dafür ja noch tatsächlich 7 Monate hin, ne? Also das ist natürlich das Schöne daran, dass man es jetzt tatsächlich, jetzt wo die Zahlen auch steigen und keine Ahnung, jetzt auch vielleicht die Weihnachtsmärkte einkassiert werden und so weiter, was man sich vielleicht jetzt vor 2 Monaten auch noch nicht so vorstellen konnte, kann es natürlich jetzt auch wieder umgekehrt sein. Ab Februar, März entspannt sich das alles wieder. Aber ich denke mal auch, wenn es auch nur 2 oder 3 Länder geben würde, die nicht einreisen dürfen, müsste man es eigentlich gerechterweise sozusagen, dass alle das einspielen und dass man dann doch tatsächlich zu dieser Remote-Phase ansteht. Also ich glaube auch, einen richtigen ESC nach Szenario 1 werden wir, glaube ich, frühestens 2022 irgendwie wieder erleben. Und dann werden wir dann alle schön feiern da vor Ort und dann wird das, glaube ich, auch dann tatsächlich so stattfinden. Aber ich glaube schon, das wird schon, sie werden es schon irgendwie machen. Also insofern denke ich mal, wird das. Ja, es ist ja auch, ne? so ein bisschen ist das ja auch so ein Wettbewerb, dann so dieses too big to fail. Also so was Großes dann so wegbrechen zu lassen, es gibt ja auch, da wirst du dich auf irgendwas auch verständigen können. Yeah. Ich meine, wenn du eigentlich nicht einreisen darfst oder so, dass du sagst, du machst einfach die verkleinerte Delegation, macht, was weiß ich, 10 Tage vor Quarantäne. Mhm. Oder irgendwie sowas in der Art. Und dann dass du es dann irgendwie noch mit Tests irgendwie hinkriegst. Also das, wenn du sagst, du machst es mit so einer verkleinerten Kapazität, dann ist da natürlich auch mehr möglich, als wenn du noch zehntausende Fans hast, die aus der ganzen Welt kommen und noch Journalisten, Bubble und alles Mögliche. wenn das weniger sind, sollte es da auch bessere Möglichkeiten geben. Naja, man muss ja mal sagen, wenn jetzt natürlich die Medienvertreter auch weniger werden, dann brauchst du natürlich in den Delegationen auch weniger Pressebetreuer sozusagen. Ne, da geht es ja dann zumindest auch schon los. Ja, ne? Gut, vor Ort. Ne, dass du dann vielleicht muss dann eher nur, vielleicht jemanden haben, der das Zoom-Meeting erstellt und so. Ja, aber ich glaube, wenn nicht so viele Medienvertreter da sind, brauchst du eben nicht fünf Medienbetreuer, sondern vielleicht nur zwei oder so. Und dann kannst du ja durch solche kleinen Sachen natürlich die Delegationen auch wieder kleiner machen. Das macht's natürlich tatsächlich dann irgendwie auch aus. Aber was ich natürlich auch klasse finde, ist eigentlich beim Veranstalter jetzt mit diesen vier Szenarien, also nicht nur wir fahren ja dahin, sondern auch normale Besucher, die sich das dann irgendwie anschauen möchten und so weiter. Und die haben jetzt so für sich auch schon mal so transparent dargestellt, wie könnte es irgendwie sein. Weil wenn die sich jetzt so lange Zeit ließen unter dem Motto, ja, das sehen wir dann im März oder so und jetzt wartet ihr mal schön, ist es natürlich schon ganz nett, dass das jetzt so ein bisschen aufgerivelt wurde. Und es gibt sicherlich intern noch mehr als diese vier Szenarien. Es gibt ja irgendwie auch noch so Unterformen wahrscheinlich. Und ich denke mal, diese vier Szenarien vorzuhalten, wird natürlich diesen ESC auch ganz schön teuer machen, weil du musst ja irgendwie diese verschiedenen Varianten auch letztendlich in der Organisation auch so ein bisschen vorhalten. Und das wird natürlich auch die Niederländer einiges kosten. Und das wird natürlich auch nicht einfach sein. Aber wir werden mal sehen. Jedenfalls, ich finde das sehr transparent. Ich finde das ganz gut. Und das wird sicherlich auch noch mal weiterentwickelt vielleicht in den nächsten ein, zwei Monaten, wenn man vielleicht auch schon wieder mehr weiß, dass es dann vielleicht auch von Seiten des Veranstalter sowas wie eine Ampel gibt, so unter dem Motto, wir befinden uns jetzt gerade in Szenario 2 oder 3 oder vielleicht 4. Das ist natürlich dann irgendwie auch schon ganz schön. Ich drücke natürlich allen die Daumen, die jetzt schon Tickets haben, dass sie da nicht noch wieder aussortiert werden, dass sie das vielleicht auch irgendwie dann auch noch vor Ort dann auch genießen können. Und wie gesagt, es wird auch noch in den nächsten Jahren ESC geben. Davon kann man dann ausgehen. Es gibt aber Konstanten, also die Hosts bleiben. Chantal Jansen, Edzilia Rombley und Jan Smit bleiben weiterhin die Hosts, die ja auch schon Europe Shine a Light, also diese Ersatzveranstaltung, moderiert haben. Und ja, weil es wahrscheinlich auch eh sehr teuer ist, da sich was ganz Neues auszudenken, werden sie auch das Bühnendesign beibehalten, was sie für 2020 vorgesehen haben. Und auch der Claim Open Up bleibt dabei. Und insofern, da haben wir so ein paar Konstanten, dass wir wissen, wie es da so weitergeht. Wir haben aber auch was Erfreuliches. Jedenfalls in der Community ging das gerade ziemlich gut hoch. Derzeit sind von den Künstlern von 2020 wieder 19 davon wieder neu wieder dabei sozusagen. Die müssen sich zwar neue Songs ausdenken, aber ein Favorit aus 2020 ist jetzt doch dabei, nämlich Daði Freyja aus Island. Da hast du ja auch einen Artikel bei Bleistiftrocker da geschrieben, Sonja. Ja, natürlich. Also, weil wir den ja auch immer beobachtet hatten als wirklich der Favorit für dieses Jahr. Und dem sollte es ja eigentlich am meisten wehtun, dass das ganze Ding ausgefallen ist, weil er schon eine gute Chance gehabt hätte, das auch zu gewinnen. Wobei ich ihn dann neulich beim Reeperbahn-Festival, das lief ja auch sehr viel online, also war auch was vor Ort, aber ich war nicht da, weil es für mich sich nicht dann gelohnt hätte. Aber da hat er so ein kurzes Interview gegeben in so einem Channel, der da den ganzen Tag lief. Und da meinte er auch so, ja, so traurig bin ich eigentlich gar nicht jetzt mehr über die Absage. Und das Lied ist eh schon weitergekommen, als ich dachte. Und mal gucken, was jetzt so passiert. Vielleicht wusste er es da auch schon, gesagt hat er es natürlich nicht. Aber ja, es ist eigentlich das einzig Richtige, ihm jetzt nochmal eine Chance zu geben. Und er hat ja auch schon angedeutet, er hat schon ein paar Elemente für einen Song und ein Video hat er auch schon vor dem inneren Auge. Mhm. Also ich glaube, da können wir echt gespannt sein. Also ich glaube, der wird direkt wieder Favorit werden. Natürlich eigentlich schon dadurch, dass es jetzt dieses Jahr war, ist er bei allen schon auf dem Zettel drauf und bin da sehr gespannt, womit er da um die Ecke kommt. Ein kleines bisschen trauere ich aber um unsere Vorentscheidssaison, die dadurch immer weiter zusammenschrumpft. Also ja, den isländischen, der lief ja auch immer länger und den habe ich mir auch dann zum ersten Mal angeguckt und das ist jetzt einer mehr, der ausfällt. Also es sind ja schon einige, so weiß nicht, Australien kann ich mich auch noch erinnern, den man so zum Frühstück geguckt hat und dachte, es ist ja wieder ESC, ist einfach geile Show, aber schlechte Musik und so. Mhm. Und ja, das ist jetzt wieder einer weniger, wieder eine Vorentscheidungsshow weniger in dieser Saison, aber naja, das, den sauren Apfel müssen wir dann wohl beißen, aber es freut mich für ihn und es wird bestimmt wieder sehr unterhaltsam, was er da auf die Beine stellt. Ich denke nur, der Druck wird natürlich bei Daddy jetzt sehr hoch sein. Ne? Alles schaut jetzt irgendwie auf ihn. Das wäre er jetzt auch schon gewesen. Ja, also diese also als das jetzt bekannt gegeben wurde am Freitag, jetzt vor unserer Sendung, da war natürlich das Echo sehr, sehr positiv und sehr nachhaltig. Und ich persönlich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, weil ich ja tatsächlich, ich finde seinen Song finde ich auch großartig, sehr eingängig, aber das letzte Moment weiß man ja nicht, ob er es wirklich dann auch geworden wäre. Schon so mancher Favorit eines ESC ist ja dann auch in Anführungsstrichen nur auf Platz 5 oder 6 oder so irgendwie halt gelandet. Der Druck wird natürlich sehr hoch sein. Also ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wir haben das auch auf unserer ESC-Aftershow, da gab es im Sommer so eine Single von ihm, die hatte natürlich auch wieder sehr viel Ohrwurm und Hit. Where We Wanna Be hat er gemacht, genau. Das war ja so, genau. So ein Quarantänesong. Ja, und der ist natürlich auch klasse, also ich mag auch tatsächlich seine sehr tiefe Stimme, also sie hat auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, aber das wird jetzt sehr interessant werden, ob er wirklich das One-Hit-Wonder wird. Ich meine, muss man ja auch mal sagen, selbst wenn der dann nachher nächstes Jahr Platz 3 macht oder so, ist es auch ein super Erfolg, weil natürlich so ein mega ESC-Hit, den kann man natürlich nicht mal ebenso nochmal wieder wiederholen. Vielleicht schafft er es, wer weiß. Und dann wird er wirklich zum ESC-König dann gekrönt. Aber das freut mich eben, dass er sich sozusagen auch noch doch nochmal dann auf der Showbühne, wie auch immer, dann präsentieren kann. Und mal gucken, was er da noch da so auf die Bühne. Und wenn er da schon irgendwas im Kopf hat und so, dann arbeitet das ja dann schon sehr stark an ihm. Aber ich gebe dir recht, auch den Song Wer Captain, auf den müssen wir dann leider verzichten nächstes Jahr, der ja doch auch immer ganz gute musikalische Darbietungen gebracht hat. Da sieht man ja auch immer, wie ESC-begeistert auch die Isländer auch irgendwie halt sind. Und ich würde es diesem kleinen Inselvolk natürlich auch gerne mal gönnen, dass sie den auch mal gewinnen. Also ganz knapp haben sie ja mal den zweiten Platz gemacht, ich glaube 2009. Und dann stößt ja auch schon wieder die Frage an, wo wollen sie es dann machen? Aber das werden wir dann ja erfahren, wenn es dann auch soweit ist. Also die 19 Künstler haben wir auch noch mal auf unserer Website ESC Green Room unter dem Link ESC 2021. Da sind dann auch die Kontaktdaten bei Twitter und Facebook. Dann könnt ihr euren Lieblingskünstlern dann auch in den sozialen Medien dann auch folgen. Ja, ich habe ganz kurz noch mal aufgeschrieben, so zur Einordnung Corona in den Niederlanden. Es gibt ja derzeit in den Niederlanden auch sogar ein Teil-Lockdown, der per 14. Oktober beschlossen worden ist. Das bedeutet, dass Einzelhandelsgeschäfte spätestens um 20 Uhr schließen müssen. Lebensmittelgeschäfte können noch länger offen bleiben. Restaurants, Bars und Cafés bleiben aber komplett geschlossen. Auch das Auswärtige Amt warnt derzeit von nicht notwendigen touristischen Reisen in die Niederlande. Also da sieht es jetzt im Moment, wenn das jetzt soweit wäre, der ESC, dann würde es natürlich sehr, sehr bitter aussehen. Und auch die Zahlen in den Niederlanden sind gerade jetzt also per 23. Oktober auch nicht gerade toll. Die haben ja im Gegensatz zu uns ja nur 17 Millionen Einwohner und haben jetzt schon auch 9.200 Corona-Fälle. Im Vergleich zu Deutschland sind es ja jetzt derzeit 12.000, wir sind sogar, glaube ich, auch schon bei 14.000 pro Tag. Also das ist schon nicht so toll. Da halten wir uns euch auch mal auf dem Laufenden, insbesondere, weil ja einige unsere Hörer sich ja auch darauf vorbereiten, da vielleicht auch tatsächlich mal hinzufahren. Und werden wir mal sehen, wie weit das ist. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden, wie das da in den Niederlanden weitergeht. Ja, dann haben wir eigentlich noch sowas wie, was sonst noch wichtig war. Da gibt es zum einen eine Personalie bei der ARD. Thomas Schreiber, der eigentlich als Unterhaltungskoordinator bei der ARD auch zuständig ist für Deutschland beim Eurovision Song Contest, wird dieses Amt sozusagen aufgeben und zum 1. Mai 2021 zur DGETO gehen. Die dortige Chefin Christine Strobel wird dort Programmchefin. Das kam daher, weil der ARD-Programmchef Volker Harris sein Amt zum 1. Mai 2021 aufgibt. Und da gibt es so ein kleines Stühlerücken. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wenn Thomas Schreiber, der wird jetzt, wenn er jetzt noch bis Mai im Amt ist, natürlich diesen ESC 2021 noch halbwegs mitverantworten. Aber was dann darüber hinaus danach irgendwie passiert, das wird natürlich sehr interessant. Zum einen vor dem Hintergrund, dass der NDR ja auch eine dreistellige Millionensumme ja einsparen soll in den nächsten Jahren. Und die Frage ist dann, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, sieht die den ESC für die ARD nach wie vor so wichtig, wie das eben halt Thomas Schreiber auch so gesehen hat? Also zumindest hat er sich ja schon immer da sehr reingehängt, auch wenn er da natürlich sehr stark auch immer in der Kritik stand. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass er da eben an oberster Front irgendwie halt steht. Es sind ja weiterhin dann im Amt der sogenannte ARD-Teamchef Christian Blenker und Head of Delegation Alexandra Wolfslast, die wir ja auch schon mal in Folge 52 im Interview hatten, auch Thomas Schreiber, und die ja weiterhin sozusagen für Deutschland beim ESC tätig sind. Das könnte natürlich sein, dass vielleicht der Christian Blenker da nochmal vielleicht mehr Kompetenzen bekommt in der Richtung. Und dass es sich da vielleicht mal um eine Veränderung auch in dem Bereich irgendwie halt auch gibt. Und ja, werden wir mal schauen. Die Meinungen dazu, dass Thomas Schreiber gegangen sind, waren ja ganz unterschiedlich. Was ging dir dabei durch den Kopf? Einfach nur ein Funktionär, der gegangen ist? Oder hattest du da auch andere Gedanken noch? Ja, ich dachte erstmal, oh, guck mal hier, weil wir haben ja oft schon diskutiert über diese Position an sich, ja, und auch über Thomas Schreiber persönlich. Habe ich jetzt nicht erwartet. Es kam jetzt so ein bisschen aus der kalten Hose so für uns, ne? Und dann auch noch zum 1. Mai 2021, also mitten in der heißen Phase, ne? Also standen wir auch erstmal da und dachten, huch, und wie soll das jetzt weitergehen? Und natürlich dadurch, dass jetzt kein Nachfolger erstmal benannt ist, ist das jetzt alles noch so ein bisschen rätselhaft, und wie du es schon eben skizziert hast, so, ja, wie geht's weiter, wissen wir jetzt nicht so genau, wer ist dann dafür verantwortlich und wie geht diese Person das an? Da sind jetzt irgendwie noch mehr Fragen als Antworten. Mal gespannt, was da noch so kommt. Und ja, es war ja irgendwie ein größeres Stühlerücken da in der ARD. Ja, ist da mitgerückt an der Stelle. Aber ja, mal schauen. Also keine Sorge, wir beide schicken keine Bewerbungen ab. Nee, aber auf jeden Fall nicht. Wie es auf der Position weitergeht. Ja, ich glaube jetzt, wenn man sich die Ghetto an, das ist ja so, einerseits glaube ich die Filmeinkaufsfirma und zum anderen die auch für die ARD die Filme produziert und so weiter. Das ist schon auch, glaube ich, so auch eigentlich so seine Domäne. Der hat ja auch diverse Dokumentationen auch mit produziert und so weiter. Ich glaube, dass er da tatsächlich auch da an der Stelle auch ein ganz guter Nachfolger sozusagen ist für die Christine Strobel. Ich glaube, die Ghetto sitzt ja auch, glaube ich, da bei euch in Frankfurt, ne? Das, ja, genau, ist die ja, sitzen genau. bei uns. Und ja, insofern, glaube ich, ist das da von der Personalie, glaube ich, schon auch ganz gut gewählt. So, und wenn man jetzt das Alter von Thomas Schreiber sieht, dann geht es, glaube ich, da auch schon so in den nächsten 4-5 Jahren, glaube ich, auch glaube ich, zur Rente hin. Also das wäre wahrscheinlich dann hier mit dieser Programmkoordination, mit der Unterhaltungskoordination jetzt dann wahrscheinlich auch endlich gewesen. Aber dass das so schnell geht, da werden wir mal schauen, was das so bringt. Und hoffentlich Positives, weil ich glaube, der Nachfolger kann nur neue Impulse, glaube ich, setzen. Das werden wir mal gucken. Und wie gut das finanziell ausgestaltet ist. Ne? Ja. Ja, dann kommen wir noch zu einem kleinen Rant, den wir natürlich auch noch mal aufarbeiten müssen. Da gibt es Ich würde mal sagen, jetzt so ein oder zwei kleine Disclaimer tatsächlich so mal dazu. Es geht um eine Stunde History, die über den Eurovision Song Contest beziehungsweise über den Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie auch immer man das sehen möchte, berichtet haben. Ich persönlich bin großer Fan von Eine Stunde History. Das ist ein, ja, eigentlich ist das ein Radioformat, das, glaube ich, jeden Montagabend, glaube ich, stattfindet. Wird immer von Musik unterbrochen und als Podcast ist das auch zu hören. Da schneiden sie dann natürlich die Musik raus und packen da so kleine Musikschnipsel rein, um sozusagen den Übergang dann so ein bisschen besser hinzukriegen. Daraufhin ist natürlich der Podcast dann nicht eine Stunde, sondern 35 oder 40 Minuten. Und es wird querbeet durch die Geschichte gegangen. Es geht jetzt, neulich ging es auch um die deutsche Einheit, es geht auch mal ums Altertum, es geht um ganz viele geschichtliche Dinge und das wird wirklich sehr gut aufbearbeitet und wirklich ganz, ganz groß. Und der Tobias Migge hat neulich uns angepingt, uns und den ESC-Schnack, Mensch, Zukunftshörtipp, für ESC-Schnack und ESC Greenroom am 19.10. eine Stunde History der Grand Prix Eurovision de la Chanson 1955. Da habe ich ihm schon mal runtergeschrieben, so, das ist wohl ein Tippfehler, weil den Grand Prix gab es ja erst 1956. Nein, nein, es geht darum, 19.10. wurde der Beschluss in der EBU gefasst, wir wollen irgendwie einen Musikwettbewerb machen und da sollen unsere Mitglieder gegeneinander antreten im Musikwettstreit. Und das wurde dann in der Folge sozusagen behandelt. Die Moderatorin ist Maike Rosenplänter gewesen, die zusammen mit dem Deutschlandfunk Nova Geschichtsexperten Matthias von Hellfeld diese Folge in dieser ja üblichen Manie von eine Stunde History dann auch aufarbeitet. Auch hier kleiner Disclaimer, natürlich denke ich auch immer so, naja, wenn man sich so tagtäglich mit dem ESC befasst und man hört dann mal was irgendwo von so in den Medien oder so über den ESC, dann kommt natürlich mal so der eine oder andere Patzer und ich bin da auch nicht frei von. Ich erzähle hier im Podcast auch manchmal so einigen Quatsch, den ihr ja auch dann gleich kommentiert und sagt, nee, Moment mal, das war ganz anders, das war gar nicht Platz 5, das war Platz 6 und so weiter. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich würde mal sagen, das Ding ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, so wie sie das jetzt tatsächlich gemacht haben. Es fing tatsächlich ganz nett an, indem sie erzählt haben, also es gab diesen Beschluss am 19. Oktober 1955, dass die das EBU-Vertreter beschlossen haben, einen europäischen Musikwettbewerb auszurichten. Und ja, das war so ein bisschen der Gedanke. Der Zweite Weltkrieg war 10 Jahre zurück. Es gab eine Bewegung, die sozusagen für ein gemeinsames Europa gekämpft haben. Und vor diesem Hintergrund wollte man diesen Musikwettbewerb machen. Man wollte auch, man suchte auch technisch einfach eine Möglichkeit, wie können sich die Mitgliedssender mal zusammenschließen. Also auch da wurde hieß es dann auch, ich glaube, das war im Interview mit Jan Feddersen, der doch dann auch besprochen wurde, ja, es hätte auch ein Zirkuswettbewerb sein können, also es ging gar nicht so sehr um Musik, sondern erstmal um dieses Technische, dann hat man sich aber um die Musik entschieden und ja, und wie gesagt, Lys Asia hat das Ding gewonnen und die Konkurrenten waren Belgien, also Westdeutschland, die damalige Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande sind dort angetreten. Und das hörte sich eigentlich alles irgendwie ganz, ganz nett an. Eingeladen waren Peter Urban, der deutsche Kommentator, der es seit 1997 macht, der ist ein paar Sachen gefragt worden. Jan Feddersen als ESC-Experte und Gildo Horn als deutscher ESC-Teilnehmer von 1998. Dann wurde so ein kleiner Beitrag gemacht über die Highlights aus der ESC-Geschichte. Da muss natürlich dann auch Nicole mit ein bisschen Frieden dabei sein. Natürlich Waterloo und so weiter. Und ja, und dann ging das aber so in diese Richtung. Also ja, es ging um diesen politischen Einfluss, dass zum Beispiel der Präsident Lukaschenko, der ja jetzt im Moment auch ziemlich von sich reden macht, der hat auch schon mal Einfluss darauf genommen, welcher Titel für Belarus beim ESC antritt. Das Thema Nachbarschaftsstimmen wurde aufgegriffen Und ja, und ich sag mal so, letztendlich haben dann die einzelnen Interviewer das eigentlich auch immer wieder entkräftet, aber das wurde nicht wirklich dann auch wieder so aufgegriffen. Also am Ende der ganzen Ende Stunde, der eine Stunde History war dann so dieses Thema, naja, also die musikalischen Beiträge sind ja eigentlich auch sehr diskussionswürdig, da wäre ja nie was dabei. Leute, die sich das angucken, sind ja auch mehr so praktisch Retro-Fans der 80er Jahre sind, die sich dann ein bisschen bescheuert anziehen wollen, die dann vor ihrem Käseigel sitzen und dann irgendwie das, was sie da im Fernsehen sehen, dann so ein bisschen sich darüber lustig machen. Und eigentlich heutzutage kennt man ja auch niemanden mehr, der sich das irgendwie halt anschaut und ist überhaupt noch dieser ESC zeitgemäß. Da muss man mal sagen, das hatte ESC Kompakt neulich auch in einem Artikel aufgegriffen, wo es dann auch so hieß, naja, wenn wir jetzt eine Stunde History über die Fußball-Weltmeisterschaft machen oder über Olympia, würde man auch nicht sagen, ist diese Veranstaltung heute noch zeitgemäß. Das ist natürlich auch schon aufgrund der Einschaltquoten immer noch eines der stärksten Einschaltquotenabende bei der ARD. Insofern, ja, kann das jetzt natürlich auch nicht so, so wahnsinnig schlimm gewesen sein. Was ich noch ganz schön fand, war, Peter Urban ist ja dann auch gefragt worden und so, ja, und politische Einflussnahme und so weiter, dass er dann der Moderatorin dann nochmal so entgegengeredet hat und gesagt hat, ja, das ist aber absoluter Unsinn, den Sie da reden, weil wie soll denn dieser Einfluss irgendwie stattfinden? Also es gibt sicherlich Nachbarschaftspunkte zwischen Skandinavien, vielleicht auch in Teilen Osteuropas. Aber das wird nie gelingen, dass sozusagen das über die ganze Eurovisions-Europa irgendwie halt niedergeht, dass irgendwie beispielsweise Russland entscheiden könnte, wer wird jetzt nächstes Mal den ESC gewinnen. Das ist natürlich auch illusorisch, was da irgendwie passiert. Also es hatte so ein bisschen den Anklang. Ja, also schöne Veranstaltung, aber eigentlich ist das eigentlich, kann man drauf verzichten und eigentlich guckt sich das ja auch niemand mehr an. Und das war so ein bisschen schade an der ganzen Geschichte. Das war aber ein niedlicher Rant. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe es mir einmal durchgehört, weil ich dachte, ich mache das jetzt nicht, höre mir das jetzt nicht nochmal an und mache mir da jetzt noch Notizen oder so. Dafür war es dann auch zu sehr Zeitverschwendung. Natürlich, das, was du am Anfang gesagt hast, das kann man auch gar nicht oft genug betonen, dass wir da halt so tief drinstecken in der ganzen Materie, dass du diesen Schritt zurück auch erstmal mitmachen musst. Also sagen musst, okay, das ist jetzt was für ein großes Publikum, und einfach die Geschichte des Wettbewerbs erzählt für Leute, die sich da eben nicht ständig mit beschäftigen. Also wir sind nicht die Zielgruppe dafür, unsere Hörer sind auch nicht die Zielgruppe dafür. Das ist einfach breiter angelegt alles. Das ist ja ein völlig okayer Ansatz. Das ist, da kann man erstmal überhaupt nichts gegen sagen. Wo ich schon das erste Mal ein bisschen pissig wurde, war, als am Anfang wieder der Klassiker kam mit European Song Contest. Ja, genau. Ja. Also das wie du sagst, jeder macht mal Fehler, wir auch und so, aber einfach den Namen sollte man dann doch irgendwie mal hinkriegen und es ist ja einfach auch, es ist ja nicht mal so ein Live-Gelaber, es ist produziert und das dann so drin zu lassen, da ist schon das erste Mal, dass man denkt, okay, da ist jetzt wirklich nicht viel Liebe für die Sache und für die Sendung da drin. Mhm. Das stört dann als erstes. Ja, und danach, wie du sagst, also der Beitrag, der am Anfang kam, mit so einem Überblick, der ging ein bisschen durcheinander, aber sonst war der eigentlich ganz gut und informativ und dachte schon so, ja, das kann man ja jetzt so lassen, aber die Moderation hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also es war wirklich von Anfang an so dieses, ja, und es ist nur politisch und es ist nur Stimmen hin und her, Geschiebe und so, das sind ja Vorurteile, die kennen wir ja auch. Mhm. Das hörst du ja total oft von Leuten, die nicht da nah dran sind. Das ist ja auch erstmal okay zu sagen, ich gehe mit dieser Fragestellung da rein, ist das wirklich so? Und dann hast du Experten, die konfrontierst du damit und die entkräften das. Ja, also wie du sagst, Peter Urban war ja eigentlich der, der es am deutlichsten gesagt Ja, hat. ja. Und mit ja, und wenn dann halt Russland mal von Nachbarn mehr Punkte kriegt, dann sind die am Ende Zehnter und nicht Zwölfter. Es entscheidet nicht über den Gewinn, weil für den Gewinn reicht es nicht, wenn du nur von ein paar Nachbarn die Stimmen bekommst. Und er hat das ja alles super gut erklärt. Und spätestens zu dem Zeitpunkt muss man dann ja auch in der Moderation so gehen, von wegen so, ja, wir haben es ja jetzt erklärt bekommen, es ist wohl doch nicht so, wie alle denken, oder es gibt auch Leute, die da tiefer drin stecken, die das einfach anders sehen. Und dann ging die Moderation aber immer weiter in diese Richtung. Und es wurde einfach immer weiter auf diesen Stereotypen da rumgehackt. Und egal, was die Experten gesagt haben, uns waren ja wirklich gute Experten dabei. Und es ist ja okay, wenn Gildo Horn dann sagt, ja, so ganz ernst genommen haben wir das nicht. Und meine Güte, gibt es halt Leute, die das ernster nehmen und andere weniger. Das ist auch alles völlig okay. Aber dieses Rumreiten und dann wirklich auszusteigen mit, ja, eigentlich kennt man ja nicht wirklich Leute, die das interessiert und die das richtig zelebrieren. Und die meisten treffen sich dann halt mit Freunden und gucken aber nicht wirklich auf den Fernseher. So ungefähr war das ja dann am Ende. Und das ist dann schon, also, da habe ich mir wirklich gedacht, wenn du keinen Bock drauf hast, darüber zu sprechen, dann mach's halt nicht. Und es ist auch so dieses, was mich an Kollegen manchmal stört, ich kenne die jetzt nicht, ich habe mit denen nichts zu tun oder so, aber generell im Journalismus beobachte ich das öfter, dass Kollegen in irgendeine Geschichte reingehen und die Geschichte quasi schon fertig im Kopf haben, bevor sie mit Interviewpartnern gesprochen haben. Und das ist was mich immer extrem stört. Und was man aber, teilweise habe ich das auch im Studium so gelernt bekommen und dann später auch in Redaktionen, so von wegen, such dir mal einen, der dir das und das sagt. Was ich die völlig falsche Herangehensweise schon immer fand, weil ich finde, du musst nicht mit einer erwarteten Antwort in ein Interview gehen, sondern du musst mit einer spannenden Frage, bei der du im besten Fall auch nicht weißt, wie sie beantwortet wird. So musst du doch da reingehen. So aus den Leuten irgendwie was rauskitzeln, und wenn dann eine überraschende Antwort kommt, dann ist das doch auch deine Geschichte und dann darfst du nicht enttäuscht sein, so, oh, der hat jetzt nicht das gesagt, was ich hören wollte, weil es vielleicht die geilere Schlagzeile gewesen wäre. Und du musst da offener reingehen und du musst dich auch im Zweifel überzeugen lassen oder dann eben auch die andere Seite mehr gewichten, wenn du siehst, oh, das ist jetzt doch nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe, oder es gibt mehr Experten, die das so und so sagen, hätte ich nicht gedacht. Das kannst du ja auch offen machen. Also das hätte man ja auch in dieser Sendung so, ja, ich bin reingegangen und hab gedacht, es wäre so, aber außer diese, ich kenne keinen, der sich dafür begeistert. Also bei Peter Urban hat man jede Begeisterung daraus Ja, gehört, unbedingt, der ja. natürlich mit da drin betroffen ist und in dieser Bubble mit drin. Aber trotzdem, das ist ja auch, also ewig mit Peter Urban zu sprechen in so einem spannenden Interview und dann zu sagen, ich kenne aber keinen, der sich dafür richtig begeistern kann. Also das ist ja schon fast, mir fällt ehrlich gesagt gar kein Wort dafür ein. Und er Also hat ja das ist auch. schon extrem ignorant. Ja, und er hat ja auch noch gesagt, ne, so viele Musikgenres wie heute möglich sind beim ESC, hat es so früher auch tatsächlich nicht gegeben. Also da hat er ja auch noch widerlegt, dass es da wirklich auch für jeden Geschmack irgendwas gibt. Ne, das war ja auch noch, das war ja auch noch die Geschichte. Ja, und ich denke dann auch immer, okay, es muss ja nicht jedem gefallen. Und wenn du denkst, es ist nur Punktegeschiebe und politischer Mist, den sich keiner anguckt und der mich nicht interessiert, dann guck's halt nicht. So einfach ist es dann. Aber dass das in so einer Sendung dann so aus jeder Pore quillt, das war wirklich mehr als unglücklich. Also ich habe das auch gehört und dachte, oh Gott, nee, bitte. Ja, und ich hatte nämlich tatsächlich, ich habe es mir ein zweites Mal ein bisschen mit Geskippe oder so, aber ich habe es mir ein zweites Mal tatsächlich angehört, weil ich erst so dachte, sag mal, bin ich jetzt irgendwie so komisch irgendwie leg das jetzt wieder so auf die Goldwaage. Aber es war dann auch beim zweiten Mal hören, wurde es tatsächlich für mich auch nicht besser. Also schon alleine diese Geschichte, ja, ich kenne eigentlich niemanden, der das abfeiert. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal ein Zeitzeichen. Ich glaube, das war, als Lenas Sieg 5 Jahre her war. Da hatten sie dann zum Beispiel vom ECG den Michael Sonnek dann dazugeladen im Telefoninterview, der so ein bisschen was über Fanclubs und so weiter, aber eben halt auch seine Sicht, wie war das damals in Oslo und so weiter. Und da hätte man ja auch jemanden aus einem Fanclub irgendwie halt fragen können. Also, und derjenige hätte dann auch sagen können, ja, wir machen einmal im Jahr ein großes Fan-Treffen und da feiern wir das dann ab und so weiter. Auch so vor Ort sind viele Fans und so, da hätte man das ja schon gleich damit irgendwie entkräften können. Also, Ja, du das, kannst es ja auch ne? gegenüberstellen. Du kannst sagen, in meinem Freundeskreis kenne ich jetzt niemanden, Ja. aber es gibt natürlich Fanclubs und es Genau, gibt genau. Fanseiten, es gibt Podcasts, was auch immer. Aber dann so zu tun, als wäre auf dieser Welt einfach niemand, den das interessiert. Und diese vielen Millionen, die das an dem Abend gucken, das sind einfach nur Leute, die zusammengerottet irgendwie ihren Käseigel essen wollen und bloß nicht von Musik genervt werden wollen. So darstellen ist dann schon eine ziemliche Frechheit. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ja, der Matthias von Hellfeld war dann auch noch mal bei Holger Klein, der ja so ein aus seinem Vrindt-Universum auch so ein Format, ich glaube, die Geschichtsstunde heißt, ich muss gerade mal gucken, ja, Geschichtsunterricht heißt das. Da hat er dann noch mal drüber gesprochen, weil da war natürlich auch noch mal so die Frage, warum denn ausgerechnet Gildo Horn? Und Matthias von Hellfeld hat dann irgendwie erzählt, dass er also Nicole angefragt hätte. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Da meinte er dann so, ja, die ist ja heute nur noch so esoterisch unterwegs. Also ich habe sie letztes Jahr, du ja auch, bei Eurovision in Concert irgendwie erlebt. Und da hat sie sich irgendwie feiern lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vielleicht nicht über den ESC nochmal reden will. Ist natürlich die Frage, inwieweit vielleicht im Vorfeld auch bekannt war, in welche Richtung das geht. Und dann hat sie da vielleicht eher von Abstand genommen. Und ja, und Lena sei wohl auch angefragt gewesen. Und da hätte wohl schon gleich das Büro von Lena irgendwie wohl gesagt, nee, also sie steht für ESC-Interviews irgendwie wohl nicht mehr zur Verfügung. Da will sie wohl irgendwie davon wegkommen. Und dann war ja irgendwie Gildo Horn tatsächlich als Gesprächspartner auch noch ganz interessant. Also der dann so ein bisschen Einblicke gab, so dass das dann ja irgendwie so öffentlich-rechtlich seitig dann ja sehr, sehr ernst irgendwie auch da betrieben wurde und so weiter. Und er ja dann doch eher so der Spontane dann so war. Und aber er machte da, fand ich, so als jemand, der als Teilnehmer mal dabei war, auch noch mal so ganz gut, gab das dann noch mal so wieder. Wobei es gibt natürlich tatsächlich auch mal so Unterschiede. Also es wahrscheinlich wollten sie auch ein bisschen zu viel. Also sie haben angefangen den Bogen mit diesem Beschluss 1955, sind dann so ein bisschen eigentlich so in den 90er Jahren stecken geblieben, so wie der ESC vielleicht auch mal so ein bisschen auch sehr, sehr ja tatsächlich retro auch dann mal unterwegs war. Aber zu wenig eigentlich auch so mal beleuchtet haben, wie sieht denn dieser ESC eigentlich heute aus? Und den Bogen zu spannen ist natürlich in 35 Minuten oder wie lange das irgendwie halt geht, natürlich auch sehr, sehr eng. Also das ist natürlich dann auch sehr schwierig. Aber dann hätte ich mich wahrscheinlich eher auch so auf diesem geschichtsträchtigen Bereich hätte ich eher verweilt, wie das ganze Ding dann zustande gekommen ist. Und dann hätte man vielleicht auch darüber sprechen können, ja, wie ist denn dieser erste ESC dann eigentlich auch so abgelaufen? So, welche Schwierigkeiten gab es da irgendwie halt mit den Schalten und so weiter? Das wäre dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen interessanter gewesen. Und dann hätte man in den 30 Minuten das auch so vollflächig dann irgendwie auch machen können. Und alle wären so ein bisschen zufrieden gewesen und hätten dann so einen Teil der ESC-Geschichte sehr, sehr ausführlich und genau irgendwie erzählt bekommen, als jetzt so ein allgemeines Bashing und so eine Kulturkritik an dieser Veranstaltung. Das war dann so ein bisschen schwierig. Aber macht euch selber ein Urteil und vielleicht könnt ihr uns ja da auch in den Kommentaren was dalassen, wie ihr das denn fandet, ob ihr vielleicht sagt, ja, was habt ihr denn für ein Problem, ist doch eine ganz normale eine Stunde History oder sagt ihr vielleicht sind euch noch andere Dinge aufgefallen, das würde uns tatsächlich mal interessieren, wie ihr das findet. Wir haben alles in den Shownotes, eine Stunde History, die Verlinkung und auch nochmal zu dem Geschichtsunterricht. Vrindt mit Holger Klein und Matthias von Hellfeld. Das könnt ihr dann auch nochmal so nachhören. Und da sind wir mal gespannt auf eure Rückmeldung. Ja, dann würde ich noch jetzt drei kleine Tipps irgendwie nochmal geben. Gib mal drei kleine Tipps. Drei kleine Tipps gebe ich jetzt mal. Und zwar zum auch so einen. Eine schöne Rubrik, so drei kleine Tipps. Ja, genau. Müssen wir uns mal überlegen, ja, drei kleine Tipps. Ich muss gleich mal vorweg sagen, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie fleißig die Herren von Merci Cherie irgendwie halt sind. Ich gucke in meinen Podcatcher und denke, ach, schon wieder? Also das gibt's ja gar nicht. Also super, was die so machen. Ich möchte aber tatsächlich Wir denken, genau. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht so um Gottes Willen, jetzt muss ich mir schon wieder das anhören. Sondern das ist wirklich A, interessant und B, sind sie auch mega fleißig. Das muss man da immer wieder sagen. Die haben eine schöne Folge gemacht, am 22. September ist die rausgekommen, zu Black Lives Matter. So heißt ja die Bürgerrechtsbewegung, die aktuell Schlagzeilen macht. Und die beiden haben sich einfach mal angeguckt, praktisch von 2000, ich glaube sogar 2020 schon, bis in die Anfangszeit, wie die Repräsentanz schwarzer Musik beim Eurovision Song Contest aussah. Das war eigentlich eine ganz interessante Folge und da könnt ihr gerne mal reinhören, ist die Folge 219. Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil es die zweite Staffel ist und die 19. Folge aus der Staffel, deswegen heißt es dann 219. Aber sie haben schon eine ganze Menge an Folgen rausgebracht und insbesondere sehr viele tolle Interviewfolgen. Aber die möchte ich euch tatsächlich ganz doll ans Herz legen. Dann ist der ESC-Schnack am 10. Dezember im fünfjährigen Jubiläum. Ganze 5 Jahre gibt es dann jetzt den ESC-Schnack aus Kiel mit Daniela und Christoph. Und das wollen sie mit ihren Hörerinnen feiern. Und wie genau das ausschaut, das werden sie in der nächsten Folge im November uns erzählen. Und da sind wir mal drauf gespannt. Ich denke mal, da möchten sie wahrscheinlich auch von uns und von den Hörern und so weiter dann wahrscheinlich schöne Kommentare bekommen. Und das werden wir dann natürlich auch tun. Und hört mal rein. Jetzt im November gibt es jetzt noch mal eine und dann im Dezember gibt es dann das 5-jährige Jubiläum. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die Vorentscheidssaison, da gibt es auch schon Termine und ich habe jetzt auch schon mal wieder direkt vorne auf der Startseite den Link ESC Live wieder dazugepackt. Und zwar ist das ja die Seite, wo ihr die Termine zu den Vorentscheiden findet und später dann nachher auch die Links zu den Livestreams, damit ihr dann an den Samstagabend, wenn diese Vorentscheide stattfinden, nicht lange suchen müsst, sondern braucht ihr einfach nur auf unsere Seite zu gehen und könnt dann diese Shows dann mitverfolgen. Ja, wie Sonja vorhin schon sagte, die Liste wird vielleicht diesmal ein bisschen kleiner, aber es gibt ja mittlerweile, also es soll ja Sanremo Festival soll es ja irgendwie wieder geben, auch. Oh Gott, auch, das ist ja wie 10 andere. Ja, ja, wobei da ja, glaube ich, also sie haben es jetzt verschoben auf einen Monat weiter, im März wird das ja dann stattfinden. Ob das dann stattfindet, ist wohl noch nicht so ganz klar. Aber wie gesagt, es wird wieder jemand auserkoren, der dann zum ESC fährt. Also das wird nicht der diesjährige Vertreter sein, sondern wieder jemand Neues. Und Schweden mit Melodiefestivalen ist natürlich auch wieder am Start. Es gibt den Termin für den finnischen Vorentscheid, Uuden-Musikin Kilpailu. Und und das wird alles dann natürlich aktuell dann aufgelistet. Das findet ihr dann da auch noch. Hast du noch 3 kleine Tipps? Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmasken. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Das stimmt. Das stimmt. Das sind meine 3 Tipps. Das ist auch wichtig. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Noch ein kleiner Hinweis, dann in eigener Sache. Also weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts sowie die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und oder mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und besonders freuen würden wir uns, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst. Wie gesagt, das habe ich vorhin ja schon erzählt, da gibt es im Moment noch technische Probleme, aber ihr könnt dort einen Kommentar auf jeden Fall hinterlassen. Und wenn ihr richtig wir lesen den auf jeden Fall. Und wenn ihr richtig auf Nummer sicher gehen wollt, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, nämlich kundendienst@escgreenroom.de. Dort könnt ihr uns auch eine Mail hinschreiben, die kommt dann auf jeden Fall auch bei uns beiden an. Und außerdem, wenn ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen möchtet, dann könnt ihr uns auf Apple Podcast ein paar Sterne hinterlassen und vielleicht sogar eine Rezension dalassen. Und nochmal ein Hinweis, wir möchten euch auch auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein und den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Seite escgreenroom.de. Und jetzt steht im Skript Ende. Genau. Steht Ende und ja, also das letzte Wort soll Sonja haben. Ich möchte mich bei euch auch bedanken, dass ihr wieder zugehört habt und lasst mal schön Kommentare bei euch, bei uns ab. Und dann werden wir uns irgendwann im November wieder hören. Ich habe das letzte Wort. Jetzt fühle ich den Druck, den Dadi wahrscheinlich auch fühlt. So, du musst jetzt was liefern und jetzt muss ich auch was liefern. Also hier steht Ende, das heißt, wir sind natürlich am Ende angekommen und was soll ich da noch sagen? Ich meine, Sascha hat alles aufgezählt. Verbreitet uns, sagt's weiter, wenn es euch gefallen hat und passt auf euch auf und ich glaube, ohne bleibt gesund darf man in dieser Zeit keinen Podcast beenden und deswegen machen wir das so. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.